Macht aber nichts. Jetzt sagt er mir, sind wir on air und jetzt muss ich noch unser. Jetzt sollten wir live on air sein. Und ich muss hier einmal gleich leiser drehen, sonst fliegt mir das wieder selber um die Ohren. Ja, irgendwie, jetzt kann er den Flashplayer wieder, den Scheiß da auf den Flashplayer an, verdammte Hacke. Naja, gucken wir mal. Sind wir heute wirklich nur, guck mal, heute haben wir exakt einen Live-Zuhörer im Chat. Wie viel natürlich wirklich live zuhört, keine Ahnung. Jetzt müsste uns nur noch einer schreiben, ob wir überhaupt zu hören sind. Oh, er hier mit seinem scheiß Flash, der kann einem so richtig auf den Sack gehen. Naja, viel vorweg haben wir, guck mal, kommt wenigstens der nächste dazu. Viel vorweg haben wir heute nicht, nämlich exakt gar nichts eigentlich, oder hattest du noch irgendwas vom letzten Mal? Ja, du Mal? Könntest jetzt natürlich mal beschreiben, was Heiko uns gebastelt hat hier. Wir haben heute zum vorletzten, vor der Pause, oh, ich muss mal mich leiser drehen, fällt mir gerade auf, ich rede wieder zu laut, wie immer. Wie soll ich das beschreiben? Du hast doch ein Bild gemacht, oder nicht, auf Twitter? Kannst du das nicht verlinken? Ich habe es gerade eben bei Twitter hochgeladen, ja. Wir verlinken das im Chat und sonst verlinken wir es auch im Beitrag. Dann sieht man das. Das wollte ich als Bild für den Podcast auch nehmen. Ja, nur zu. Sind fies, wäre jetzt zu sagen, sind zwei Schweine drin. Nee. Ja, wir sitzen hier im Podcast-Keller mit zwei Schweinen, das stimmt. Ja, nee, da sind mehr drin. Noch mehr? Schweine? Ja, das hintere sind, sie sind untergetauchte Schweine. Deswegen fangen wir heute gleich an, ne? Zwei Gäste heute, das erste Mal? Nee, wir hatten schon mal zwei, ne? Ja, und wir müssen eigentlich nochmal fragen, wer jetzt wen überredet hat, mit herzukommen. Ja. Dann brauchen wir die restlichen Fragen nicht mehr, dann diskutieren hier zwei Stunden. Ja, das stimmt auch. Wen haben wir? Olli McFly und Tiki Barber haben wir ja auch angekündigt. Erstmal herzlich willkommen hier im Keller. Schönen Dank, hallo. So, jetzt muss ich noch ein bisschen hinterher schalten, das kennt ihr ja schon, wenn ihr hört das ja selber ab und zu auch mal, weiß ich. Sonst hätten wir ja nicht die Diskussion über wasserdichte Filmdosen geführt. Aber das kommt ja erst am Ende, wir müssen ja erst unseren Fragebogen durcharbeiten. Wer fängt an, du? Los, du fängst heute an. Okay, wer hat wen überredet, heute Abend herzukommen? Olli, mich. Also Olli fädelt hier alles ein, alles was wir machen. Und, also er ist der Mann in der Beziehung. Wir müssen ein paar Gerüchte streuen. Sonst hätte ja, meine Frau sehr ausgeglichene Beziehung. Sonst fehlen doch die Frauen immer alles ein. Nee, überredet gar nicht, ne? Eigentlich hattest du mich ja nur angeschrieben. Ja. Da habe ich gesagt, ja. Nein, ich hab Arne gefragt vorher. Wir hatten da letztes Jahr schon mal irgendwann so grob drüber gesprochen, über Twitter, ja, ob ihr nicht mal kommen wollt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt dicht machen, nutzen wir die Gelegenheit nochmal. Wie gesagt, zwar nicht die letzten, aber immer die vorletzten. Der letzte muss eigentlich von mir ein guter Bekannter sein. Wie kommen denn die Namen zustande? Ja, ich musste erst mal so ein bisschen überlegen. Also ich glaube, es ist schon lange her. Und zwar waren wir irgendwo mal grillen und da habe ich wieder irgendwas vom Besten gegeben, dass irgendjemand mir auf den Kopf gehauen hat in der typischen Szene und sagte, McFly, jemand zu Hause. Und irgendwie ist das seitdem stumpf so drinne. Und als ich mich damals bei Geocaching angemeldet habe, gab's Olli schon in jeglichen Formen. Ja, das glaube ich. Und dann habe ich einfach ganz doof erstmal McFly hintergangen. Naja. Und da ist es halt geblieben und eigentlich ist dieser Name so in vielen Foren so geblieben. Mhm. Außer halt diese ganze Fotografie und Urbex und Lost Place Geschichte, da ist halt der Mac ist. Mhm. Und halt dieses ganze Geocaching und so ein Kram, das ist halt McFly, das musste ich so ein bisschen trennen. Und bei dir? Ja, bei mir war das so, dass ich 2001, glaube ich, irgendeinen Namen gesucht habe und da war es so, dass ich großer Football-Fan bin und die New Yorker waren im Finale und die haben einen Running Back namens Tiki Barber. Und da mein Sohn gerade unterwegs war und ich mal gesagt hat, wenn der Tiki Barber im Finale einen Touchdown macht, dann wird der Sohn Tiki heißen. Und da haben sich alle ganz fürchterlich drüber aufgeregt und irgendwann hieß er bei allen nur noch Tiki. Und Dann habe ich einen Namen gesucht bei Geocaching, alles andere war vergeben und so ist irgendwann der Tiki Bar zustande gekommen. Ja, erstaunlich, dass die immer so vergeben sind. Wenn ich mal, wenn ich bei euch jetzt gucke, ihr seid ja auch nicht so kurz dabei. 2006, beide 2006, oder? Oh, ja. Tiki Bar war etwas früher da. 23. April zu 25. Mai, naja, Tiki Bar. Aber 2006, das war ja eigentlich noch die Zeit, wo es nicht so extrem viele waren. Wundert mich, dass die da auch schon alle... Naja, gut, Olli ist natürlich dann auch wieder so ein Sammelbegriff da, ja. Klar. Und ich bin unkreativ. Geht mir ganz genauso. Ich hätte auch noch das Problem, dass ich aus der Jugend den Spitznamen Buddy hatte und der natürlich durch die Amerikaner komplett anders benutzt wird, aber komplett besetzt war. Keine Chance, ja. Rauszukriegen. Na, wir hatten auch überlegt, ob wir dich den ganzen Abend ganz konsequent immer D-Buddy nennen. Ja, genau. Super. Da stehe ich eh drauf. Aber da habe ich mich wieder daran gewöhnt. Also da habe ich schon gar keine Lust mehr, die ganze Zeit gegen zu diskutieren. Das Einzige, was mich immer noch nervt, ist, dass es echt noch welche Leute gibt, die das mit Y schreiben. Naja. Also sorry, die lesen das Log vorher, beziehen sich dann in irgendeiner Form drauf und schreiben es dann mit Y. Das ist dann immer in meinen Augen schon so, weiß ich nicht. Den Namen versuche ich da schon korrekt zu schreiben, wenn ich mich auf jemanden beziehe. Ja, aber das ist doch bei Mails genau das Gleiche. Da steht oben der Name und in der Anfrage machen sie es auch falsch. Also. Ja, stimmt. Also mit der falschen Aussprache will ich noch nicht mal sagen, weil das ist alles so amerikanisiert, gerade beim Cachen. Ja. Das würde ich ja noch akzeptieren. Also. Was bist du da eingeschlafen? Oder? Was? Wer? Ich? Marco schläft. Ich versuche gerade was bei Facebook hier noch hochzuladen, dieses Bild. Ach so, unser Die Schweinetorte. Die was? Ach so, ja, machen wir. Dann geh ich mal weiter. Wie seid ihr zu dem Hobby gekommen? Also, angefangen hat es, ich habe mir 2005 Weihnachten so ein Pocket-PC, so einen kleinen Pocket-Lux. Foyer zu Siemens, Schweinegeld gekostet. Mhm. Hat aber schon Surf 3, so einen internen, also auch ohne Antenne und so. Und über diese Forengeschichte und irgendwo habe ich was von Geocaching gelesen. Das habe ich dann einem Arbeitskollegen erzählt und der hat schon gecached. Mhm. Das und der sagte, Mensch, ich habe einen Bekannten, den werden Hannoveraner noch kennen, das ist der Eckbart. Auch ein ganz älterer Cacher. Und dann mal angemeldet. Und irgendwann, wie gesagt, 2006 waren wir auf Föhr und da habe ich dann auch meinen ersten Cache gemacht. Mhm. Ja. Oh, weil ich sehe so grad, fing das an. Weil ganz kurz, Marco, was hast du für ein scheiß Bild gemacht? Was ist das? Die Schweine sehen echt nicht aus wie in Natura. Also du solltest deine Kamera mal überdenken. Da sehen die Schweine aus, als wenn sie angeschimmelt sind. Die Torte ist frisch, die ist von heute. Auf dem Bild sieht sie aus, als wenn sie vor einem halben Jahr gemacht worden wäre. Ich glaube, das müssen wir nochmal korrigieren. Ja, machen wir besser. Kurzer Zwischenausflug. So, wie bist du dazu gekommen? Ich habe einen Kollegen gehabt aus Hannover, der mir irgendwann in der Mittagspause erzählt hat, dass er ein neues Hobby hat und hat von einer Geschichte erzählt, wo sie ein HT-Rohr rechts und links verschraubt hatten und vor eine Schleuse in Kanal gehängt haben mit zwei Drähten und sie also dieses ganze Schiffshebewerk gesperrt haben. Und dann hat er mir nach dem Mittagessen dann ein Video dazu gezeigt und hat halt gesagt, Schnitzeljagd und ganz spannend mit GPS. Und habe ich gesagt, okay, das ist was für dich, das ist dein Thema. Da guckst du mal nach und dann bin ich losgegangen und am Anfang natürlich mit dem Handy und mit so einer Funkmaus, was überhaupt gar nicht funktioniert hat, weil die Koordinaten auf dem falschen System angezeigt wurden. Klar. Und naja, dann relativ schnell ein Gerät gekauft und seitdem bin ich dabei. Immer noch regelmäßig, ich guck gerade mal. Naja. Ja, bei vielen ist es die Frage, weil bei vielen ist ja echt weniger geworden. Also. Na gut, das ist natürlich jetzt auch der Winter gewesen, ne? Das ist natürlich auch so. Also ich habe, glaube ich. Softie. Ja, Softie. Ja, klar. Wieso, aber jetzt. Ja, ich war gestern habe ich mal meine erste Krankenrunde mal ein bisschen gemacht. Wollte gerade sagen. Mal eine frische Luft, aber davor ist dann irgendwie, glaube ich, war es dann auch schon wieder. Ja, aber so wenig war es ja auch nicht. Guck mal, Februar nochmal, im März, also. Ist ja auch eine Form von Regelmäßigkeit. Man muss ja nicht jeden Tag loslaufen. Also das ist ja nur auch Quark. Aber ich gebe dir recht, der Winter war ja dieses Jahr richtig. Ja, bin ich nicht losgegangen. Aber sonst eigentlich die ganzen Jahre über regelmäßig, ja. Ich weiß, du bist sowieso nicht so der Stadtcacher, ne? In Hannover kann ich mich richtig lange noch aufhalten mit Cachen. weil ich da kaum bin eigentlich. Wir haben in Hannover diesen roten Fahnen, das war, glaube ich, einer der ersten Caches, die ich so gesehen hatte. So habe ich gedacht, Mensch, ey, das ist ja cool, aber ich habe es seit 2006 nicht geschafft, den mal abzugehen. Also ich bin eigentlich nur raus. Ja gut, und dann kannst du im Winter kannst du im Prinzip nur in der Stadt, weil da ist alles andere ist ja mit Schnee abgedeckt, das kenne ich. Aber bei mir ist das halt auch ganz extrem, so wie du vorhin schon sagtest, ich brauche das soziale Angequake nicht. Wie, du machst keine anderen Geocacher-Treffen? Du freust dich doch, nicht, doch schon, aber nein, nicht andere Geocacher, sondern andere Menschen generell, die darauf aufmerksam werden, was ich da tue. Das ist ja einfach so. Ich war letztens in der Stadt, weil ich beim Motorradladen war und dann hängt da eine Dose in so einem Parkhaus. Ne? Ja, keine Chance, da irgendwie mal vernünftig reinzukommen, ohne dass einer guckt. Und das ist einfach nicht so, ich möchte das nicht. Oh, geht man rein und macht man. Da mittlerweile, sage ich mir mal, auch wenn die Owner schon immer, das finde ich mal das Geilste, wenn der schon dabei steht, bitte möglichst unauffällig und Stealth-Modus und ganz viele Muggels. Ja, dann lege ich da keinen hin, du Idiot. Genau. Also sorry, aber dann ist das sein Problem, wenn der weg ist. Also mittlerweile rege ich mich da nicht mehr drüber auf. Da gehe ich hin, sammle das Ding ab und dann ist gut. Also ich gucke schon, ich fange jetzt nicht an, noch mit der Dose zu wedeln oder so, aber dann soll er ihn da nicht hinlegen. Also wir dürfen hier auch Idiot sagen und so. Heißt, ja, hier darfst du alles sagen. Also das wird automatisch rausgepiept, gar kein Thema. Ja. Ich glaube auch, da würden die Hörer was vermissen, wenn ich ab und zu ein Schimpfwort mal zwischenkomme. Ich sehe gerade, ich muss mal ganz kurz was an Tanja. Tanja hatte im Chat sich gerade die Frage, wer ist der Mann in der Hasenuhr? Das kann ich dir nicht beantworten. Das diskutieren wir bei jeder Tour neu aus. Wer hinten sitzt? Da werden immer Stöckchen gezogen. Genau, werden immer Stöckchen da wird am Stöckchen gezogen, hast du gehört, Tanja. Gut, dass keine Kinder zuhören. Müssen wir nachher auch nochmal diskutieren. Oh Mann. Heute haben wir eine Menge Stöckchen zu ziehen. Rund um die Torte sind ja lauter kleine Stöckchen, auch KitKat genannt. Also wenn die beiden auf der Rückfahrt nachher zusammen hinten sitzen wollen, mache ich mir Sorgen. Und wenn Tiki im Vierfüßlerstand raus. Das ist ein Firmenwagen, den soll ich morgen früh wieder sauber abgeben. Ja, kriegen wir hin. Wie, da ist schon wieder Firmenwagen? Ja. Was ist denn mit deinem... Wir sind im Podcast. Steht warm und trocken zu Hause mit ganz viel Krümel auf der Rücksitzbank, wie das bei kleinen Kindern gehört. Ja, klar. Ja, was haben wir noch? Wo sind wir denn? Wie lange dabei sind, haben wir ja schon gesagt, beide 2006. Das hatten wir ja schon so eingestreut. Und wie alt ist wer? Ich bin 44. Das ist jetzt Tiki Barber, wer es nicht weiß. Und der McFly ist 42. Ja, dann ist auch egal. Das Küken. Also beide Anfang 40 da. Das Küken. Ja, wir passen voll ins Schema, glaube ich. Ja, mit dem Schema, so genau. Zwischen 40 und 50 ist so. Ja. Obwohl eher ein Tick älter sogar. Echt? Also, als ich angefangen habe, war ich eher so der Jüngere mit. Jawohl. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht. Alligatöse zum Beispiel war hier natürlich schon damals unterwegs. Die ist aber jetzt auch, ich weiß nicht. Na gut, Frauen sind ja immer nur 29, aber könnte auch sein, dass sie die Hälfte rum hat, wie manche sagen. Ja. Und Sobo hat ja 3/4 Liter. Ja, Sobo. Hey, hey, hey. Nein, aber Sobo ist auch schon älter. Der ist auch über 50, ne? Wer ist denn noch so hier gewesen? NDR? Der weiß ich gar nicht, wie alt der ist. Sobo hat die 50 auch schon, glaube ich, mehrmals gefeiert, ne? Ja, Sobo ist ja Rentner. Wer ist denn da noch bei NDR? Aber da weiß ich überhaupt nicht, wie alt der ist. Keine Ahnung. Von den alten Hasen. Da sind auch schon viele weg. Wir hatten hier in Hamburg echt viele Cacher, die mittlerweile weg sind. Wie hieß hier der auch den Blog hatte, der wirklich vielleicht Deluxe. Ah ja. Der Andreas, ja. Aber die waren alle älter. Also 40, da bist du eher hier noch so das Küken. Also mittlerweile auch nicht mehr. Ja, also mittlerweile ist wirklich von, ich weiß nicht, von 10 aufwärts alles. Naja gut, das geht ja los, wenn sie ein Handy haben, ne? Ja. Mit GPS und... Naja, vielleicht ja nicht mehr lange. Es ist ja jetzt, ich lese ja zu gern diesen JR-Blog, das ist der einzige, den ich noch lese. Da ist ja einmal in der Woche ist ja das neueste Thema, warum das Cachen wieder untergeht. Also das behauptet er nicht, aber es ist ja, danach wird ja mal gleich der Tod des Hobbys wieder ausgerufen. Und jetzt ist ja, das ist erhöht worden, der Beitrag, ne? Also, echt? Ja. Und zwar vorher hast du doch irgendwie $30 bezahlt, glaube ich, oder irgend sowas, ich weiß es nicht mal. Und jetzt haben sie gesagt, da machen sie 30 Euro von. Also eigentlich machen sie jetzt das gleiche wie Apple. Dadurch, dass hier die Mehrwertsteuer höher ist, sagen sie, okay, es wird einfach 1:1 umgerechnet, haben das auch begründet und alles, aber du glaubst gar nicht, was da wieder... Das ist ja total unfair, dann zahlen wir ja mehr als die Amerikaner. Da kam schon gleich wieder der Erste aus der Hütte, ja, die stellen doch nur die Server bereit, die dürften doch nur dafür... Ich weiß nicht, wir haben in den USA nichts Kommunismus, da hat einer was falsch verstanden. Die wollen da durchaus Geld mitverdienen und haben auch nie gesagt, dass das nicht so ist. Und jetzt regen sich alle... da Premium-Mitgliedschaft 30% teurer. Oh, das hat er korrigiert. Ich glaube, Hans hat ihm erzählt, dass 23% falsch gerechnet war. HL ist auch so einer, der länger dabei ist. auch eine scharfe Zunge hat. Schön mal sein. Wir haben ja. Locke HAL? Was? Locke HAL? Nee. Achso. HAL. Achso. Hans Lemke. Blinker noch. Achso, hier, genau. Da geht's schon wieder los. Selbst Zwischenmahlzeit. Das habe ich uns nicht erwartet. Wir haben ja auch andere Plattformen wie OpenCaching.de. Ja. Wir haben auch einen Friedhof. Da kannst du auch hingehen. Das ist genauso wie OpenCaching.de. Es tut mir echt leid, aber. Genau. Genau. Wobei das doch das lebendste Pferd von den Toten ist, aber mehr leider auch nicht. Ey. Ich wollte das vorhin aber twittern, das Pferd, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Ja, kann man auch schlecht schreiben dann, ja. Nenn es Open Caching. Nee, ich wollte das Pferd. Ja, da geht es ja wieder um Respekt und wer nicht Respekt hat, ob er bezahlt, ob das dann Respekt mehr bringt und die übliche, das, was seit 8 Jahren gefaselt wird, ging wieder sofort los. Und ich glaube, der zweite oder dritte gleich, das fand ich schon wieder den Hit, hab gerade gekündigt. Ja. Das glaube ich auch einen ganzen Tag lang. Ja, soll er doch. Also erstmal kannst du das gar nicht kündigen, soweit ich weiß. Das wäre mir jetzt neu. Und zweitens werden keine 10 Menschen insgesamt auf der ganzen Welt kündigen, nur weil das jetzt. Wir reden da von 60 Cent oder was im Monat mehr. Es tut mir echt leid, aber. Doch, es gibt doch diese automatische Erneuerung, die kannst du ja stoppen. Ja, die brauchst du ja nicht. Ja, dann bist du ja noch bescheuerter, weil sie auch extra gesagt haben, für die, die das automatisch verlängern, kostet das weiterhin $30. Ah. Also, jetzt fangen die Leute an, sich schon zu überlegen, wie man das umgehen könnte, indem man sich einfach in Amerika einen Wohnsitz meldet. Also man tut so, als wenn man in Amerika leben würde, um jetzt 60 Cent im Monat zu sparen. Naja, kommen wir zurück zum Podcast. Ja, das ist ja sowieso der Irrsinn, wenn wir überlegen, was wir für Kohle für unser Hobby ausgeben. Und wenn man dann sagt, ich habe mir eine App gekauft für 1,59, dann ist das so teuer? Ja, genau. Oder letztens sagte mir einer, du, ich habe eine tolle App für dich, die ist aber teuer. Und ich sage, was kosten die? Ja, 2,49 oder was? Ja, das ist so. Ja, weil die Leute sind das gewohnt mit ihren 79-Cent-Apps. Ja. Und dann gehen sie aber nicht. Hey, WhatsApp kostet jetzt auch 79 Cent. Das ist total gemein, ja. Das war vorher kostenlos. Also nicht nur die 79, egal was in Deutschland Geld kostet, die sind alle kurz vorm Verhungern. Also das ist fast der dritte Urlaub. Aber doch nicht im Cent-Bereich. Doch. Hey, was ist das für ein wir haben in der Nachbarschaft einen wohnen, der hat mir ernsthaft mal erzählt, er fährt hier nicht mehr unten zum Bäcker, der ist hier so Kilometer von hier, 500 Meter von hier. Also er fährt, wohlgemerkt, nicht mehr zu dem Bäcker. Wir gehen da zu Fuß. Mit dem Fahrrad, Nein, mit dem Auto. Sondern er fährt jetzt durchs gesamte Dorf auf die andere Seite. Da sind die Brötchen nämlich 3 Cent billiger. Genau. Ja, super. Das sind so. Ja, aber das passt dann nicht. Aber das ist so deutsch-typisch. Ich meine, wir verbraten so viel Kohle an Sprit allein schon. Ja. Durch dieses Hobby. Ich meine, wenn einer zu mir sagt, komm, wir fahren morgen zum Betonschiff, sag ich, dann denke ich doch gar nicht über nach. Und dann kann ich mir auch nicht sagen, hier, 90 Cent Nap. Ja. Aber das sind dann die gleichen, die sich dann beschweren, dass das Vogelhaus mit dem Nagel im Baum befestigt wurde, weil das ökologisch große Schäden anrichtet. Okay. Aber wir nölen schon wieder. Das ist, ich fange schon wieder an, mich zu ärgern. Das ist ganz falsch. Wir nölen. Ich freue mich immer noch über die Schweinetorte. Ja, ne, die müssen wir bald mal anschneiden. Lass uns noch ein paar Fragen machen vorher. Ich weiß gar nicht, wer schneidet die an? Kannst du sowas? Immer der fragt. Also dein rosa Hemd, das taucht immer wieder auf, ne? Das freut dich nicht. Das sah aber auch scheiße aus, ehrlich. Rosa wird man doch nicht wieder los. Und Vielweib hat ein langes Gedächtnis, Das ist total cool. Das ist nicht cool, das ist. Schwul. Das ist cool, schwul, das ist, ja. Ach, ja, alle keine Ahnung. Danke, Tanja. Kennt ihr die überhaupt? Tanja? Ja? Ja. Also jetzt. Nein, nur aus sozialen Medien. Ja, das ist so meine ich. Das, ja, ja, also, ja, ich hab, also bei mir, ich bin alt, bei mir ist Kennen immer noch, ich habe mal Auge in Auge gegenüber gestanden. Ja, ja. Also ja, ich kenne sie nur. Mal, schon mal in Schlagreichweite. Genau. Richtig. Nee, wir haben uns beim Mega-Event in Lost in MV mal getroffen. Ah. Da hattest du ein rosa Hemd an und deswegen bist du dir so in Erinnerung gekommen. Also ich glaube, wenn du Lost in MV mit einem rosa Hemd rumgelaufen dann wäre nicht. Ja, hier. alle in Flecktarn und so, ne? Wie das bei Geocache üblich ist. Genau. Und einer im rosa Hemd. Gibt's halt die rosa Flecktarn. Das wäre aber viel cooler. Ich glaube, du warst so schmerzbefreit, du hast das selber getwittert, ne? Ja, Hemd. Natürlich. Ja. Aber, ich stehe dazu. Ja. Oh, was kommt denn hier? Wir sind schon wieder welche auf dem falschen Chat. Ah, egal, da kümmern sich schon andere drum. Ich muss mal eben einmal durchblättern, ob wir auch überall zu hören sind. Oh, 1000 Mike sagt, wir sind zu leise. Egal. Die meisten hören mittlerweile auch auf. Siehst du, dir stand das. Ah, ja, was soll ich jetzt auch sagen? Soll ich euch noch irgendwie Adressen austauschen? Nein. Hört fast keiner zu, können wir hier direkt machen. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Was seid ihr denn so vom Beruf? Also grob. Na, bei dir steht's ja bei SAP, also bei Tiki Barber. Heute müssen wir irgendwie mal versuchen, auch die Namen damit zu erwähnen. Weißt du, das kriegt ja keiner mit, wer ist. Oder einer muss mit einer hohen Stimme sprechen. Da denke ich ja schon wieder an das rosa Hemd. Ja. Nee, das macht Olli. Das rosa Hemd. Also Beruf. Bei dir steht SAP-Berater. Richtig, ja. Und da trittst du in so rosa Hemd auf. Auch. Unter anderem. Ich als SAP-Berater kannst du anziehen, die sind überall Beliebte. Ja, genau. Und was machst du? Ich arbeite bei einem holländischen Stromnetzbetreiber. Sowas gibt es hier in Deutschland? Ja, natürlich. Der Deutsche hat alles verkauft. Das Hochspannungsnetz gehört den Holländer. Echt? Das war mir nicht so. Wenn man sich da nicht so mit beschäftigt, aber das ist so, ja. Und da arbeite ich und wir in unserem Büro, wo ich arbeite, konstruieren wir Umspannwerke. Ui, hört sich ja großartig an. Spannende Geschichte, ja. Durch diesen ganzen Energiewende, Netzausbau ist. Und ist das jetzt alles wirklich so schlimm, wie Sie mal erzählen im Funk und Fernsehen? Sage ich nicht. Dass es kurz vorm Zusammenbrechen alles ist. Ja, wie immer, ja. Großes Getrommel und nicht viel dahinter, glaube ich. Kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles so immer. Aber es wird ja immer, jede Nachricht wird ja mal gleich aufgeblasen bis zum. Ja, womit wir wieder im Vogelhaus mit Nägeln sind. Da könnten wir uns sogar unterhalten. Das Problem ist nur, dann driftet das ab und dann sitzen wir hier morgen früh noch. Das wäre mal ein neuer Rekord. Es ist ein spannendes Thema, das Ganze. So. Welche Richtung jetzt ist ja egal. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau. Ja, trifft's auf den Kern. So, wie viele Caches habt ihr gefunden? So, sag mal, rosa. Wie viele rosa Caches? 1.500. Bisschen mehr. Wir hatten doch vorhin geguckt. Ne? Jetzt gucken wir mal ganz genau hier. Olli McFly, 1519. Und damit liegt er weit hinter Tiki Barber mit 1531. Na, ich bin ja auch einen Monat länger dabei. Ja, Statistiker sozusagen. Ja, das ist das. Genau. Das ist der erste Monat. Die holt sie auf. Den ersten Monat musst du dir mal angucken bei mir. Das ist ganz spannend. Also ja, da die beiden ja nur gemeinschaftlich cashen gehen, klar. Ach hier, du hast ja eine Statistik sogar. Da kann man. Oh. Das ist der erste Monat. Genau, warte mal, erste Monat, wie war das? 10 Caches. Jetzt guck mal bitte bei mir, erste Monat. Du hast ja so eine Statistik. Aber im April. Wieso habe ich noch so eine Statistik? April habe ich gar keine. Ja, wo denn? Wieso habe ich die im April angefangen? Da bei dem Reiter Statistik, ganz rechts. Ja, diese Behindertenstatistik von Grauzweig. Ja, da muss das doch auch drin stehen. Ja, weiß ich nicht. Die ich habe keine Ahnung, ich guck da. Komm, wir gucken mal. Dann hast du ausgeblendet, ne? Ich habe da gar nichts gemacht. Die ist eingeblendet, aber das ist ja diese gerade. Da unten halt, aber das ist nicht auf Monat. Ach so, nee. Doch, das ist pro Monat. Ich habe das ganze Jahr 2016 gefunden, Nase. Siehst du? Hier steht's, ja, stimmt. Bei mir sind 12 oder so. Das waren ja 10 im ersten Monat. 10 und bei dir waren es 14, also klar vorne. Ja, okay. Ja, du hast schon gleich immer zugesehen, dass du Abstand hältst, ne? Ja, 10 im ersten Monat. Das hat Olli im ganzen Jahr gemacht, 2006. Passt schon. Ja, ja. Ja, naja, beide nicht jetzt. Ja. Wobei ich das ganz. Achso, 6. 2008 haben sie mal richtig losgelegt. 2010 aber ordentlich hier. Seit 2011 geht es so richtig zur Sache. 66 in einem Monat. Mann. Bin ich das? Ja. Ja, da war mein einziger Powertrail dabei, meine ich. Ja, da Statistik. Ich mir mal 40 Dosen an einem Tag gegönnt. Oh, hier hat aber auch 91 in einem Monat mal gefunden, 2009. Schade, kann man nicht reinklicken. April 2009, ja, genau 90 Stück. Haben sie doch zusammen gemacht. Nee. Da kannten wir uns noch gar nicht, 2009, oder? Hatten wir da schon, waren wir da schon zusammen? Nee, 2009 noch nicht. Waren wir da schon zusammen? Oh, süß. Haben wir eigentlich einen Kennenlerntag? Oh, müsste ich mal gucken, bestimmt. Kann man das rückverfolgen? Also ich weiß, wann wir... Wenn ihr den Cash noch ist? Den Cash auch, ja klar, wir haben einen Cash gemacht. Nee, wir haben jetzt geht's eine Probefahrt zusammen Lock, gemacht. Jetzt geht es nicht ums erste gemeinsame Lock. Zusammen genau. Auf einem Moped, oder? Nee, Olli kannte den Typen von wo ich das Motorrad kaufen wollte. Und da hat er mich quasi hingebracht. Ah. Genau. Aber du wolltest nämlich einen BMW kaufen und da habe ich gefragt, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Ja. Das haben ja mehrere gefragt. Ja, ich denke, Motorrad wollte ich zu kaufen. Ne? Ja. Motorrad, ja. Ja, BMW ist ja... Kein Motorrad. Ja, da wurde ich auch durchbeleidigt. Ja, das auch. Na gut, wir wollen jetzt auch nicht unsere Beziehung hier. Warum nicht? Also, du weißt doch, wir sind hier immer völlig themenoffen. Also, von daher, was kommt denn als nächstes hier? Wo waren wir denn? Okay. Der erste gefundene Cash. Wisst ihr noch, welcher das ist? Digi. Ich weiß nur, so. Wir fangen mal, genau, wir fangen mal mit DigiBaba an. Genau, das, genau so machen wir das, dann brauchen wir nicht jedes Mal was dazu nennen. Ist ganz witzig, das passt heute Abend thematisch voll hier zum Kuchen. Das war, meine ich, die Sauerei. Ich glaube, das war die Sauerei. Das war eine relativ große Dose. Du weißt, das ist in der Statistik verlinkt, das ist die Schweinerei. Gefüllt. Was ist das? Auch eine große Dose gefüllt mit Schweinerei. Ja, allerhand Zeug und umwickelt mit drei Plastiktüten. Oh. An der Oka. Also super. War auch klatschenass alles, aber ich fand es trotzdem total klasse. Ja, logisch, wenn es der erste ist. Oh, ist archiviert. Ja, na gut, das wundert mich nicht wirklich, ne? Gibt's nicht. Jürgi, was ist denn das schon wieder für. Also, die Reviewer vermehren sich auch wie die Kanickel, ne? Jürgi ist doch nicht Jürgi, der Reviewer, das war der Owner. Echt, habe ich noch nie gehört hier. Was, was? Nee, das war der. Ach so, ich dachte, das war der Reviewer. Der Owner hat doch, glaube ich, gesagt. Oh, ich kommst liebe du, kommst es. Du klar? Nee. Ich sag ja Windows 8, ich muss damit rumprobieren, das hilft ja. Ich sag nicht, stimmt, ist der Owner irgendwie völlig jetzt hier. Oh, peinlich. Oh. Diese Funktion, ne, dass die Loks erst aufgehen, wenn man unten ankommt, das ist wohl das Beschissenste, was Groundspeak jemals eingebaut hat. Ja, seit Jörg gerade Stress, jetzt sprecht mal auf die Filmdose an. Nee, lass mal Filmdosen. Die werden immer noch gelegt. Also die Filmdosen werden aus diesem Hobby, glaube ich, auch im Leben nicht verschwinden. Aber Olli, du hast doch jetzt eine wasserdichte Filmdose. Ich habe, also bei meinem Cache gibt's die einzige wasserdichte Filmdose überhaupt. Ja, ja, das, nee. Ist cool. Den suche ich mir schon raus, den werden wir dann vernichten erstmal. Boah, wie viel haben die denn gefunden hier, deine Schweinerei? Boah, das sind richtig viele. 2005 gelegt. So, mal gucken. Mit was du hier angefangen hast, war ein und anderthalb. Naja, das ist ja. Naja, für den Anfang ist scheißegal, ne? Wenn man die Dose da sieht, das ist eine so faszinierende Sache. Da wäre der Kindheitsträume war. Ja. Das Ding war Luftlinie 500 Meter vom Büro entfernt, war der nächste und dann war in der Mittagspause gesagt, auf geht's. Mhm. Und gleich los. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. War klasse. Also, Brot mitgenommen. Brot mitgenommen, na klar. Die Knifte. Genau. Die was? Die Knifte. Knifte? Das sagen die, glaube ich, nicht Knifte. Oder? Knifte doch, Knifte. Knifte? Sagt mir nichts. Das ist ein Brot. Gestrichen Brot. Ja. Ach so, nee, unter dem Begriff kannte ich das nicht. Oh, eigene Caches werden aber dünn, sehe ich hier. Erstmal müssen wir, welcher deiner erster war jetzt hier. Mein erster war auf Föhr. Da habe ich, glaube, ich habe es mal geschafft, Föhr leer zu cachen. Da hast du den ersten gefunden? Meinen ersten Cache habe ich auf Föhr gefunden, ja. Das ist mal ungewöhnlich. Die meisten finden ihren ersten Cache irgendwie 200 Meter von zu Hause. Nee, ich habe. Guck mal bitte. Doch, meinen ersten Cache habe ich auf Föhr gefunden, ja. Nee, boah, das kannst du so. Nee, auf Föhr. Da haben wir das Cachen eigentlich das erste Mal im Urlaub angefangen. Das ist ja auch mal echt ungewöhnlich. Föhr. Gucken wir mal. Daraus schließe ich, dass es auf Föhr nicht sonderlich spannend ist, wenn man ausgerechnet da sowas wie Geocaching dann anfängt. Komme ich genau hin? Das war schon okay. Nee, Föhr ist schön. Ja, wieso soll man da nicht? Ach, Insel-Cache Föhr, gleich noch Multi. Da haben sie auch verschreckt. Da habe ich mir, da mussten wir peilen. Och, ich hatte ja nur den PDA. Ah. Und da haben wir uns eine Karte gekauft und einen Zirkel und ein Geodreieck und sowas. Cool. Und so haben wir den dann gefunden. Also das hat auch ein bisschen gedauert. Also die Rechnerei, das hat uns irgendwie 2-3 Tage beschäftigt. Umso mehr haben wir uns gefreut, wo wir dann wirklich auf so eine Mauer gestoßen sind. Und da war dann das Büchschen drin. Den also habt ihr aber auch wirklich erarbeitet dann, ja. 2007 schon dicht gemacht worden. Und genau. Ja, gleich nachdem Olli da war, ne? Ja, klar. Die Mauer komplett abgerissen und den Cache zu kriegen. Ja, weil ich hab den. Cool. Also das ist das erste Mal, dass ein Gast hier nicht zu Hause vor der eigenen Haustür gefunden hat, das muss ich echt sagen. Ja, öfter mal auch wirklich gleich mit Multi angefangen. Also ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, drüber gemacht, ob Multi oder nicht. Ich habe mir zu Hause die Listings ausgedruckt, einfach was alle Caches, die es da gab, habe ich mir die Listings ausgedruckt. Und das ist geil, ne? Ja, und dann sind wir losgetiert. Und dann war der erste halt dieser Multi, obwohl ich, glaube ich, damals noch gar nicht genau wusste, Multi, nicht Multi, Tradi, ich hatte da, glaube ich, noch gar keine. Ja. Aber das mit den Ausdrucken kenne ich noch. Wir sind mal nach Soltau Urlaub gefahren mit 200 ja. Blatt Papier, die ich auf der Arbeit hatte, ausgedruckt habe, weil ja. du hattest ja keine Chance. Ja. Du hast den Scheiß ja auch nicht so einfach auf dem PDA gekriegt, nicht mal mit PDFs und so, das funktioniert ja alles hinten und vorne nicht. Ja, das kenne ich auch noch. Dann bist du mit so einem Stapel Papier im Wohnwagen und hast mal geguckt, welche machen wir heute. Und dann konntest du auch nur die machen, weil du ja nichts anderes mit hattest. Ja, okay, das kenne ich auch noch. Was ein Scheiß. Vor Ort schön die Koordinaten eingetippt. Ja, stimmt. Mit der Hand, also stimmt. Nicht hier mit Pocket Query ziehen oder sowas. Auf dem PDA habe ich angefangen, die Caches, die ich gefunden habe, in so eine Liste einzuschreiben. Total bescheuert. Das habe ich irgendwie die ersten 200 Caches sogar gemacht, bis ich mir gedacht habe, geht gar nicht. Nee, das kann ich. Nee, da bin ich ziemlich schnell auf GSAK gestoßen, muss ich sagen. Das gab es ja auch, ich weiß gar nicht, wann es das gibt, aber das gibt es auch schon ewig. Das ist cool. Das ist also früher habe ich, 2006 habe ich gedacht, das hätte ich ja sowieso nie gedacht, dass das mal so viel wird. Auch so zu Hause, da hast du gedacht, na gut, ja. Da gibt's so 20 Büchsen. Und was soll da schon großartig zukommen? So war, ja, stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, am Anfang war auch hier, obwohl ich habe ja das Glück, dass wir jetzt hier dicht an Hamburg wohnen. Dadurch hatten wir natürlich schon von Anfang an echt guten Cash-Bestand. Aber, ja. Obwohl ich immer noch nicht den ersten Cache, den ich bei Groundspeak gesehen habe, wo ich mal gesucht habe, den habe ich immer noch nicht gemacht. Der liegt bei mir 3,5 Kilometer oder so weg und ich habe den immer noch nicht gemacht. Bei der kann ich ja nicht sagen, was man dafür braucht. Doch, wieso hast du den Cache nicht genannt? 3 Stück habe ich gesehen. Ich habe 2004 mal 3 Caches gemacht. Aber man sieht doch hier, guck mal, ich habe irgendwie einen Schnitt von so 25 bis 30 damals gehabt. Aber das war enorm. Also dafür bin ich auch schon weit gefahren. Ja, ich habe aber nur 4 Tage die Woche gearbeitet schon damals. Also dadurch kommt das überhaupt zustande. Ja. Und dafür musste ich echt schon weit fahren, 2005. Das weiß ich noch. 2006 sieht man auch gleich, das wurde schon besser. Da gab es so einen 60er-Bereich. Ne? Also da kam dann schon so die erste, Schwemme ist jetzt übertrieben, aber da kamen also ein paar mehr Caches dann langsam. Und 2008, fand ich, machte es so einen richtigen Sprung. 2008, 2009. Da kam so die, da wurde es das irgendwann zugeschissen hier mit Caches. Und seitdem hat sich auch gar nicht so viel geändert. Aber es ist kein Monat dabei bei dir, wo wirklich nichts ist, ne? Also nee, wir waren eigentlich immer, ja. Sehr konstant auch, also. Ja. Und das sieht bei mir da. Siehst hier oben an dieser Kurve, siehst du das ja immer ganz gut hier oben, dass die bei mir über die ganzen 8 Jahre komplett konstant geblieben ist, ja. Heute sind es mehr, aber das liegt eher daran, dass einfach mehr liegen. Also nicht, weil ich mehr losgehen würde. Also vom Aufwand her, ach, du hast die Kurve hier gar nicht drin, ne? Schade. Der sah man das immer ganz cool. Nee, ich habe keinen GSAK, ich bin apfelverseucht, ja. Ja. Einer von der, mit dieser minderwertigen Harte. Für die wir immer so viel machen mussten, damit die auch im Chat mitmachen dürfen. Naja. Wir kommen schon wieder völlig vom Fragebogen weg hier. Nicht mal mehr. Stimmt, heute ist ein Event in der Kärntner Hütte, deswegen ist auch im Chat nicht so viel los. Ach, ist das heute? Ja, steht jetzt zumindest auf Twitter. Können wir nachher noch hingehen. Ja, genau. Stimmt. Das ist von Harald und der Deichgräfin, ne? Ach, die machen Gegen-Event, das ist ja dreist. Ja, Frechheit, ne? Da ist was los nachher. Hase. Das ist nicht weit von hier, ja. Du, die hatten wir hier schon als Gast und die waren als Gast ganz nett und heute machen sie sowas. Also ja, Frechheit, ne? Wir können auch nicht hinfahren, das war ausgebucht. Also haben wir keine Chancen. Da okay, waren schon. Wenn die Gästeliste gleich mit veröffentlicht wird beim Publish. Ja, ist schon ausgebucht, tut mir leid. Es sind nur 60 Plätze. 50, glaube ich. Ja, sowas gibt es ja nur wieder, ja. Super, wir haben nur 60 Plätze und hier schon mal die Liste und das wird dann gleich so im Publish mit angezeigt. Ja, es gab schon sehr merkwürdige. Ich frage mich, warum das überhaupt noch publiziert wird, weil wenn die eh schon genug Gäste haben, dann kann man das doch. Na, es geht aber dann gibt es keinen Gummipunkt. Ja, das nachträgliche Loggen ist ja damals nicht so gut angekommen, deswegen. Der ist nachträglich Publishen, das ist nicht so gut angekommen. Es ist sowieso mal sehr merkwürdig, was so für Events gepublished werden. Ja, auch von den Schwierigkeitsgraden und. Naja, ich fahre in Urlaub, Gott mal winken. Ne? Na, die Schwierigkeitsgrade können die Reviewer tatsächlich nichts gegen machen. Ja, aber ich finde es albern. Also ich finde das wirklich nur, um diese Statistik vollzukriegen, jetzt so ein 4,5er Event. Ich habe sowas auch mal mitgemacht, habe dann per Hand in GSAK auf 1,1 gesetzt, weil ich will meine Matrix nicht mit so einem Schrott füllen. Also da hat es nichts zu suchen, das ist einfach Schwachsinn. Wobei ich glaube, ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich auch ein Event habe, das ist T5? D5? Mhm. Das war irgendwie eine Schaltsekunde. Das war mitten in der Nacht um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, quasi eine Sekunde lang. Ja. Und da haben wir vorher Nachtcache gemacht. Und sind dann anschließend hingefahren. Und ja, also ich finde, Events ist sowieso im Moment das, wo ich auch mir manchmal... Erzählst du mir erst jetzt? Ja, es tut mir leid. Oh. Ich wollte es auf der Fahrt vorhin schon mal ansprechen, aber irgendwie sind wir nicht drauf gekommen. Naja. Nee, Events ist im Moment sowieso das, wo ich auch nur noch ankomme. Ist in dieser Schaltsekunde denn die Idee des Flashmob entstanden, oder? Oh, haben wir nicht, nee, den gibt's ja. Den gibt's ja schon länger. Was, du magst keine Flashmobs? Da war ich auch schon mal auf einem. Du bist auch einer, der im Schlauchboot in Hannover an der Kröpfuhr rudert, ne? Nee, das nicht, aber ich war, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben, in Hannover, Worldwide Flashmob in Hannover. Ja, ja, du musst irgendwie oder so Idiot ruft Worldwide Boot Fortstern und dann gehen alle hin, ja. Das ist eigentlich egal, Worldwide, was das ist, dann drehen sie alle am Rad. Da gibt's ja auch mal ein geiles Souvenir. Genau, ja. Und dann laufen alle los, ja. Ja, Events ist so das Moment, wo ich das Gefühl habe, da wird am meisten rumgespackt. Also gut, kennst den richtigen Reviewer, kriegst auch mal ein Mega, wo keins ist und so, das ist alles machbar. Also ich finde diese Events, diese, wie wir es in Hannover haben, diese regelmäßigen, alle 36 oder 34 Tage, ja, diese regionalen Events, die finde ich toll. Gar keine Frage. Aber diese, ja, wir haben hier bei uns auch so einen Stammtisch. Ja, super, finde ich gut. Ja, der ist mit Ringelpiez anfassen und so, das ist Geschmackssache. Also nicht, der ist nicht schlecht oder so, aber meins ist es überhaupt nicht. Also. Ja. Aber diese hier, ich fahre in Urlaub, komme zum Winken. Ach so, winkt den Zug, winke, weil er abfährt, ja, und ich ziehe um. Morgens und, gehen irgendwelche Leute morgens um 5 in Urlaub, genau, und 40 andere fahren dahin und winken. Ja. Da frage ich mich mal. Nee, die winken ja nicht, die loggen ja dort. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, was ist da passiert? Punkt, das da gab's da. Das kann wesentlich. Ich dachte auch immer, dass ehrlich gesagt, seit ein, zwei Jahren ist das sowieso durch mit den Punkten, weil das sind ja welche derart absurde Punktzahlen, dass wenn du dir wirklich mal die Zahlen nimmst und die Stunden, die das Jahr hat, dann weißt du, dass da was nicht stimmen kann. Okay. Aber sie behaupten ja trotzdem, sie wären bei jedem Cash gewesen und von daher sollen sie mal alle machen, wenn sie es glücklich macht. Das habe ich schon immer locker gesehen mit den Punkten. Wenn das Leute glücklich macht oder auch Power Trails und sie das geil finden, ja, ist das schön. Dann machen sie wenigstens in der Zeit keine anderen Caches kaputt. Das ist doch auch okay. Also finde ich nicht so. Aber mit den Flashmobs, da frage ich mich auch immer, was das jetzt noch genau mit Geocaching zu tun hat. Also ja, eigentlich nichts, ne? Ja. Darum verstehe ich das auch nicht, dass sowas überhaupt über GC gepublished wird. Naja, die haben halt gewisse Regeln und die sind erfüllt. Das sind Geocacher, die treffen sich an einer bestimmten Stelle und einer bestimmten Zeit und damit ist eigentlich schon alles erfüllt, was erfüllt muss. Aber wenn ich jetzt irgendjemanden kennenlerne und der sagt, was machen Sie so als Hobby? Und ich sage, naja, ich bin Geocacher und dann sagt der zu mir, ach, das sind Sie, die mit dem Schlauchboot in der Stadt vom C&A paddeln oder was? Ja, ich erwähne nicht mehr, dass ich Geocacher bin. Also, ich erzähle es auch keinen, aber wenn, das ist ja das. Und damit, ich sehe diesen Bezug nicht. Wirklich nicht, ja. Nee, der ist auch nicht mehr da. Ja. Aber das ist aber insgesamt sowieso so ein bisschen auseinandergebröselt. Also es gibt ja durchaus Leute, die sind eigentlich überhaupt keine Geocacher mehr, nutzen aber die Community ganz gerne. Hm. Also einfach, weil die alles mitmacht. Ist einfach so. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht, finde ich, ja, ich finde es jetzt langsam albern, wenn ich mir so den ein oder anderen, wie heißen die Geocacher des Monats, Wahl da angucke. Dann wieder heißes kommt Eisen. Wieder ein heißes Eisen. Oh, dann kommt mir schon dann immer so ein bisschen gleich in Rage. Ich glaube. Ja, Marco und ich essen Kuchen. Wieso? Fand du, also heißes Eisen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe mich da eher drüber amüsiert, ehrlich gesagt, weil ich mich immer gefragt habe, sorry, aber was macht der eigentlich noch alles? Der hat vor zwei Jahren, gibt es noch einen Artikel, den gibt es heute noch im Netz, wo drin steht, dass Cashen tot ist. Das ist ja mal neu. Dann war bekennender 1-1-Cacher, trat dann plötzlich im Fernsehen aber als Lost Play-Spezialist bei NTV oder wo das war auf. Und sorry, kann ich doch alles nicht für voll nehmen. Ich meine, gut, wenn man unbedingt in die Medien will, ist, ich verstehe mal nicht, soll man doch tun, ist doch gar nicht schlimm, aber dann gibt es doch einfach auch wenigstens zu und sagt, ja, ich stehe da drauf im Fernsehen oder im Radio oder im Podcast oder was weiß ich nicht zu sein. Aber immer sich hinzustellen, ach ja, einer muss es ja machen, habe ich mich für die Community geopfert. Hänsel und Gretel. Ja, genau. Ach ja. Naja, wir haben ja genug Helden, sollen sie auch machen. Also, stört ja auch keinen. Ist ja nicht so, dass es schlimm wird. Ja. Und mach ja von einzelnen Menschen halt, was sie wollen, aber viele davon haben für die Gemeinschaft der Geocacher schon was getan. Ja, ob das grüne Forum jetzt was Gutes ist, hatte ich selber dahingestellt. Aber es ist nun mal das Anlaufforum. Und ich meine, da steckt auch ein Stück weit Arbeit drin. Also von daher, ja, sollen sie zum Geocacher des Monats wählen. Da wird ja auch wieder von Betrug. Da war ja das Cachen auch schon wieder beendet, weil es ja Betrug war alles. Okay. Also es war nicht Betrug, dass selbst im grünen Forum die Werbetrommel gerührt wurde, damit möglichst, auch wenn er ihn nicht kennt, dafür ihn stimmt. Gut, aber Betrug war es, dass die Stimmen nicht gezählt wurden. Ja, aber Werbung machen die anderen ja auch. Ist das nicht gewonnen? Oder? Also ich weiß es gar nicht, wie das aussieht. Er hatte eindeutig für die meisten Stimmen. Das ist ja in Deutschland sowieso eine seltene Sache. Wenn du hier aufrufst, wir wollen was ganz Besonderes, dann kriegt ihr alle ein Stück Papier. Dann laufen alle hin und machen das. Und dann gewinnen wir auch alles. Und das haben die Amerikaner aber gesagt, nö, also die Anzahl Stimmen ist für sie nur ein Teil und dann zählt für sie aber auch die Art der Stimmen oder so, also oder was geschrieben wurde, irgendwie sowas. Also sie haben sich praktisch so hingebogen, kann man das sagen, oder sie, ich weiß nicht, ob sie es von vornherein so begründet haben oder ob sie sich so hingebogen haben und sie wollten den einfach nicht als Kescher des Monats haben. Na gut, mit den Stimmen heutzutage, ich meine, du machst auf den bekannten Plattformen deinen Aufruf und dann kriegst du deine Stimmen. Ich habe sogar eine Mail gekriegt. Es ist so. Und das ist ja bei Fotowettbewerben genauso. Ja, ne? Facebook, denn so, ihr votet für mein Bild. Deswegen finde ich jetzt erstmal, also ohne, dass ich, ob man das wird oder nicht, ist mir doch Wurst, aber ja, von daher finde ich erstmal die, wenn sie es vernünftig vorher begründet hätten, die Groundspeak-Seite gar nicht so übel. Zu sagen, natürlich hören wir uns das Voting der Leute an, aber das zählt bei uns nur ein Drittel oder so. Genau. Das finde ich gar nicht schlecht, weil sonst hast du nur noch den Effekt, dass nicht mehr der Beste oder der wirklich was für die Community getan hat, gewählt wird, sondern einfach der am meisten umgeschleimt hat. Genau. Und die meisten mögen. So. Das ist ja auch nicht das, was eigentlich dabei rauskommt. Im Mönk war es ja egal, hat er ja gesagt. Also von daher weiß ich gar nicht, warum sich alle so aufregen. Ja, stell mal einfach hin. Ja. Ist die Diät. Wir schneiden hier gerade die Torte auf, deswegen geht hier so. Genau, wir. Wir lassen Marco die aufschneiden, weil er ist nicht so groß, er kann nicht so viel essen. Wenn ich das mache, bleibt da nichts übrig für die anderen. Fräulein, den Kaffee bitte mit Milch. Wo sind wir denn eigentlich? Wir werden bis zum Ende keinen organisierten Podcast in Krieger, macht aber auch nichts. Wie ist denn mit euren Homezones? Heinzelfrei, also leer? Nein. Was für eine blöde Frage, Adi. Nach dem, was wir bis jetzt hatten, hätte ich die Frage einfach. Wir vergessen mal, als ich das gefragt habe. Das ist ja nur sehr dämlich. Das ist ja nur deutlich zu sehen. Ja, wobei, das ist ja nördlich vom Braunschweig. Also viel liegt da nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen Mystery Cache, wo ich andere Mystery Caches machen muss. Um den Bonus zu haben. Genau, um die Koordinaten für den zu kriegen. Und das heißt, du gehst nicht auf irgendein Event und fragst dich einfach ab. Nee, ja, ich bin sowieso da nicht. Da bin ich Schwein. Ich finde Mysteries nervig und wenn die auf der Karte auftauchen, müssen die weg und dann. Der ist so alt, ich glaube, der ist länger da, als ich cache. Oh ja, okay. Es gibt so ein paar, finde ich, die haben dann so Grandfaser-Status. Enigma zum Beispiel ist einer, da könnte man mir die Koordinaten draußen an der Haustür schreiben, den würde ich trotzdem nicht machen, den muss man selber, ja. Der ist, ja. Aber ich meine, bei 1500 Founds seit 2006 dabei, braucht man die Heinzelfrei-Frage. Ihr seid also keine Statistik-Cacher, das ist deutlich anhand der Zahl zu sehen. Ja gut, ich will es sowieso nicht schaffen, weil ich Fragezeichen-Verweigerer bin, komplett. Ja, kann man sich auch. Ja, ich lasse mich auch gar nicht. Kein Problem. Ich lasse mich auch gar nicht anzeigen. Ja, mach ich auch nicht. Also von da gesehen würde ich es ja gar nicht Heinzelfrei kriegen. Naja, aber es gibt ja auch, also gerade bei Fragezeichen habe ich, also normalerweise ich packe mir die auch nicht mehr in Pocket Query. Das habe ich rausgenommen. Aber wenn ich jetzt höre, da ist eine geile Location hinter, dann besorge ich mir schon die Koordinaten, weil dann möchte ich die T-Wertung sozusagen abarbeiten. Dann will ich schon hin. Also ist ja bei uns auch jetzt ein bisschen so, dass man erst ein schweres Rätsel davor setzt und irgendwie eine coole Location. Das kriege ich dann klar mit, ich kriege das auch gesteckt und gehe auch mit. Aber es weiß jeder in ganz Hannover, dass definitiv Olli McFly dieses Rätsel nicht, weil das hört bei mir bei D2 auf, die Rätselei. Ich verstehe die meisten Rätsel, erstmal verstehe ich die überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ist bei mir schon D1 so, ja. Aber eben kann. Und selbst wenn ich mal mit irgendwelchen Experten zusammensitze, die mich da so ein bisschen ranführen wollen, klappt nicht. Ich verstehe es nicht. Können wir uns die Hand geben. Geht mir genauso. Ich verstehe es noch nicht mal, wenn ich die Lösung vor mir liegen. Genau. Ja. Genau, kenne ich sehr gut. Ich finde auch dieses Rätsel davor packen. Als ich muss jetzt echt nochmal ein Foto machen. Das nützt nichts, das glaubt mir kein Mensch, was ich hier gerade auf dem Schoß sitzen habe. Ey, wa? Müssen wir das eigentlich auf unserer Pugel? Ja, ich mach das. Warte. Geht denn das hier, Kamera so? Ey, du Belli. Ich finde aber das Rätsel davor packen auch gar nicht so geschickt. Warum macht man nicht einfach ein Multi davon? Das reicht meistens. Da geht nämlich auch keiner mehr hin heutzutage. Ja, ist so. Ja, wir haben hier einen Moor liegen, einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Ja. Das ist ein 3-3er, das ist wirklich anspruchsvoll, der macht Spaß. Du fragst jetzt Tiki, ne? Weil den kann ich mal ein bisschen. Ja, wir Ich muss ja auch noch mal gleich rein, weil ich habe den auch noch nicht probiert. Ihr könnt jetzt natürlich nicht fünf Minuten still Nein. Lassen. Nein. Oh. Was? Nein. Na, Olli ist jetzt der halbe Kuchen runtergefallen. Oh nein. Nee, das ist nicht schlimm, das ist nur die Schokolade an der Seite. Pass das auf, ist sowieso nicht schlimm, weil das ist der Keller. Ist gefliest. Pass auf, beim Zurückkommen muss das Mikro hängen lassen. Ja, so schlimm ist das. Das ist heute ein bisschen wirr. Also, wenn ihr euch kam da, vom, gleich hier runter. Wenn ihr euch da draußen wundert, wir sind jetzt gerade so ein bisschen mit dem Kuchen nebenbei angange. Das macht gar nichts. Mit der Schweinetorte. Deswegen geht es jetzt ein bisschen wirr zu. Also nicht wundern, das gehört heute mal dazu. Wir wollen es ja auch ja so verabschieden, wie wir angefangen haben. Also in die Pause natürlich nur verabschieden. So, was haben wir denn? Welches ist denn der ungewöhnlichste Teil der erweiterten Kescher-Ausrüstung? Habt ihr irgendwas ganz Besonderes? Außer das Moped verteilst du da auch ein bisschen? Oder wollt ihr auch schon Kuchen über die Fliesen nach vorne? Hm. Das Ungewöhnlichste? Ja, irgendwas dabei, was so wirklich mal außergewöhnlich ist? Nein. Ich habe so ein Ding, womit man auch eine Darmspiegelung machen kann, mal gekauft. Ja, naja, klar. So ein, wo man hinten drauf drückt und da vorne so einen Spreizer auseinander macht. Nein. Ja, mit doch, Kamera. Nee, aber mit Kamera? Ja, gab's für 40 Euro mal irgendwie im Angebot bei ELV. Ernsthaft, kriegst du so 80 Zentimeter so einen Metallarm, den du biegen kannst. Mhm. Vorne eine Kamera dran und oben am Griff ist ein kleines Display. Der Hobby-Urologe. Genau, so eine Art, kannst du auch Dickdarmspiegel und alles mitmachen. Habe ich noch nie benutzt, aber musste ich unbedingt haben. Ja, es gibt so Sachen, die braucht man einfach. Ja, also, sowas mal in der Art. Bei mir ist es einfach so ein Greifer. Nee, aber ungewöhnlich. Nein, gar nichts. Also, eine Taschenlampe. Ja. Greifer, wie lang? Ach, halber Meter. Oder 75 Zentimeter, aber also nicht wirklich lang. Ne? Braucht, bringt auch irgendwie nichts. Habe ich auch noch so Dinge, habe ich irgendwann weggeschmissen. Ja, ich habe den auch dabei und ich habe den noch nie gebraucht. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, es geht nur mir so. Also den Greifer, wie gesagt, den hatte ich auch mal geholt, aber irgendwie, das war vorne nie stabil genug. Ist eigentlich noch irgendwie im Chat oder sind die schon alle verstorben? Ich glaube, Tanja ist auch sieht, schon weg, ne? Sieht tot aus, als wenn der Chat gar nicht funktionieren würde. Ich muss mal aktualisieren. Oh, ja, wir sind wieder rausgeflogen. Nee, aber den Greifer, also ja, weiß ich nicht. Yes. Nee, wie gesagt, also ich hatte mir den auch mal besorgt, aber irgendwie hat er mich nicht. Ich habe den auch nie gebraucht. Was ich mittlerweile habe, was relativ gut funktioniert, ist dieser Magnetstab, den ja irgendwie jeder kennt. Mit dem Licht vorne dran. Das hat mir jetzt schon öfter mal gute Dienste geleistet. Also wenn Heike mal die Konserve dann später hört, schweinelecker, die Schweinetorte. Ja, Heike hört die Konserve nicht. Das stimmt. Am Anfang hat sie das noch getan, aber im Moment hat die mit ihrem Studium so viel im Ohren, dass sie nicht mehr dazu kommen. So, jetzt muss ich auch wieder in den Chat kommen. Jetzt sind wir wieder im Chat. Der McFly, der hat auch kein Zusatzwerkzeug. Ich habe mir einen Akkuschrauber gekauft mit Licht vorne, das ist geil. Akkuschrauber und Licht, habe ich noch nie gehört. Hammer. Habe ich gedacht, braucht man nicht, geht nicht mehr ohne. Beim Cachen? Nein, nicht beim Cachen. Ach so. Ich sage doch gerade, ich habe kein Zusatzwerkzeug, aber ich habe mir, ich wollte es nur mal so, damit ich was überhaupt erzählen kann. Jetzt dazu. Nee, okay, um Gottes Willen, ich war jetzt eben nur etwas irritiert. Also. Nein, ich wollte nur was sagen. Ich musste gerade reingucken. Weil ich habe den Mund gerade leer. Mir tropft schon der Zahn. Siehst du, die erste Geschichte. Wir haben den Chat ja jetzt eine Weile verpasst, weil er sich scheinbar aufgehängt hatte. Ich überlege die ganze Zeit, wie das KitKat. Ja, was das für eine Torte ist. Das mit KitKat-Umrandung. Das schmeckt ganz, ganz dolle lecker. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die gibt es im Internet, gibt es das Rezept. Da ist das Bild irgendwann mal aufgetaucht. Das ist so eine Art, nee, das ist nicht so eine Art, das ist schwarzer Pudding hier mit einem normalen Tortenboden. Schwarze Schokolade noch reingekippt und Gelatine, damit es fest wird und außenrum KitKat. Hat so 2 Milliarden Kalorien und sieht aus wie ein Schweinetroch, in dem dann aus Marzipan geformt ein paar Schweine schwimmen. Sieht so aus wirklich wie Schweine, die sich im Trog wälzen. Und schmeckt ja, Schweine viel Kalorien und jede einzelne Kalorie ist lecker. Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte Heike gefragt, ob sie Diät ist. Sie meint ja eher nicht. So, ich wäre jetzt wieder soweit. Ich könnte jetzt wieder was erzählen. Ich habe gerade immer einen. Ja, sehr schön. Im Chat ist auch gleich der Link zur Torte. Also zum Rezept. Nee, das ist sie nicht. Ja doch, na klar, nur ja, ohne Trez. Nee, mit Trez und keine Schweine drin. Da gibt ja verschiedene Bilder dazu. Da auf der Rezeptseite. Wir driften ab. Ja. nee, ist auch Quatsch. Wir wären aber auch erschreckt, wenn es nicht so wäre. Nee, das ist sie. Also grundsätzlich, ja, doch, das kommt der Sache schon näher. Allerdings müssen Schweine oben drin. Also oben muss sie schön braun sein. Und dann macht man aus Marzipan Schweine. Mhm. Baut die darauf. Oh, lecker. Nee, lieber Chat, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Haben will, ja. Tja, musst du dir eine machen. So, wo waren wir denn? Bei der Ausrüstung, genau. Da habt ihr auch nicht so. Naja, gut, was soll er auch. Habt ihr schon mal besonders ungewöhnlich improvisiert aus Verzweiflung? Ich habe mal mein Motorrad als Leiter benutzt. Also wirklich, das waren 3,5er. Ich weiß gar nicht, wie man da ohne irgend... Das ist die richtige Torte. Genau, das ist die richtige Torte, die im Chat gerade ist. Ja, absolut. Allerdings größer haben wir sie. Aber auch mit der Schleife drumherum. Mhm. Cool. Sonst hält das auch nicht. Ich habe mal mein Motorrad als Leiter benutzt. Das waren 3,5er. Der hing an so einem Autobahnschild, das so über die Straße drüber hängt. Und da unten mit so einem Magneten drin. Und was für ein Moped hast du? Ich habe eine XT660, eine Tenere. Yamaha. Die kann man als Leiter benutzen? Ist die nicht so instabil? Nö. Bin die auf dem, also ich habe auch einen Hauptständer, aber das hat gereicht. Seitenständer und dann hinten drauf und lange Arm gemacht. Bin ich ja nicht ganz klein. Ich habe das mal mit dem Fahrrad gemacht. Ja, wenn man es an Baum stellt, hält's, aber das ist immer eine riskante Sache. Scheiße. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist irgendwie, ich war auf dem Weg zu Omas Geburtstag im Altenheim. Ja. Klamotten alles im Arsch und so. Ei, sauber. Das ist doof. Ja, das Rad bewegt sich und merkt, dass du zu spät. Ja. Das habe ich auch schon versucht. Was verteilt ihr weiter, das Essen auf dem Boden? Überall. Also wenn wir heute durch sind, könnt ihr alle gerne vorbeikommen. Oh. Hier liegt genug auf dem Boden rum. Also wenn es auf dem Boden wäre. Der Hase saut sich wieder ein, ja. Oh, der gute Pulli. Oh. Die Klamotte ist voller Schokolade. Also jetzt. Rosa ist er jetzt jedenfalls nicht mehr. Das ist ja unglaublich. Die kann man auch nirgends hingehen. Der wechselt jetzt eher ins Braun. Aber wenn das morgen getrocknet ist, hast du noch ein bisschen was zum Frühstück. Ist doch auch nicht das Schlechteste. So besser als immer im Bad aufbewahren. Also, habt ihr schon mal Event besucht? Ja, habt ihr schon. Das wissen wir ja. Mega eigentlich auch. Ja doch, sagtest du vorhin irgendwie schon Lost in MV. Ja. Ja, wobei ich nicht wirklich der Eventgänger bin. Also in Braunschweig war ich auf 2 Events. Hm. Das eine war das Mega, aber da war ich auch nur, weil es der 100. Stammtisch. Ach, dieser Stammtisch, dieser 100. Okay. Genau. Und ansonsten war ich Lost in MV. Hm. Das fand ich sehr klasse. Ja, war was ganz anderes mal, ne? Ja, und ich war bei der Nord- und Südsee-Geschichte hier bei dem Megafon. Die Campingplätze da, ja. Die Campingplätze, genau. Und wieder hin? Nee, da sind wir im Urlaub. Achso, dieses Jahr ist, glaube ich, wieder, ne? Da ist wohl wieder Megafon 2, ja. Und das war eigentlich ganz witzig. Also war warst nicht du auch viel mit, Programm. Oder? Nein, ich war bis jetzt nur 2009 in Bremen. Das erste Mega. Das war cool, ne? Das hatte noch sowas von. Das war nett, ja. Ja, das war so völlig alles so unbedarft, keiner wusste, was kommt, genau. Selbst die Veranstalter nicht. Ja, das stimmt. Hm. Das fand ich auch ziemlich großartig, ja. Das fand ich auch das Schönste. Aber es ist natürlich auch, weil es das erste war. Also obwohl es war ja nicht das erste, es gab ja irgendwie vorher schon mal welche im Ruhrpott oder so. Mega? Hm. Ja, irgendwas gab es da schon mal im Ruhrpott ein paar Jahre vorher. Das hat nur keiner mitgekriegt. Mega Olympics. So oder so ähnlich, ne? Ja, ist das nicht wirklich moderner? Also es gab auf jeden Fall schon mal was. Ich dachte, das wäre das erste gewesen. Nee. So Bochum oder irgendwie sowas? Also ich weiß nicht, aber ich weiß, es war da irgendwas. Aber frage mich, was, Moment. Nee, 2009, das war auch toll. War gut. Und nicht wieder los? Wo mal hin? Hat sich nicht ergeben und mittlerweile ist es ja auch so, das ist ja auch alles, das ist mir zu groß, zu viel. Mhm. Ja, hat nichts mehr mit Cachen so richtig zu tun. Naja, so richtig cachen kann man ja eigentlich drumherum auch, glaube ich nicht. Ich weiß damals in Bremen, da war es wirklich so nur Logbuch geben lassen. Ne? Ja. Das war witzig, klar, hat Spaß gemacht, aber ist halt also jetzt nicht, was ich jetzt nochmal. Ja, klar. Also in Ulm, glaub mir, war es noch schlimmer. Da bist du morgens in die Stadt gefahren und unter irgendwelchen Brücken lagen irgendwelche Menschen und du wusstest überall genau, was da ist. Das war schon sehr merkwürdig, ja. Das ist wie, wo wir hergekommen sind. Du hast noch nicht aufgegessen. Am Schnellweg tölpelte auch einer rum mit dem GPS-Gerät, hintere Leitplanke, da war auch noch gedacht, schon, was ist klar. Ja. Also die großen Koblenz jetzt, das, da fahre ich auch hin, aber da interessiert mich fast weniger der Cache-Teil als die Burg da oben und so. Finde ich einfach eine geile Veranstaltung und man trifft mal Leute, die man sonst nicht sieht, aber mit Cachen hat das für mich auch alles nicht mehr, nicht mehr irgendwie was zu tun. Weiß ich gar nicht, so richtig Caching-Event ist auch schwierig, weil wie willst du das, dafür sind es zu groß, zu viele Menschen, du kriegst das gar nicht mehr hin. Ja. Ich finde, also ich finde das gut, dass es diese Mega-Events gibt, gar keine Frage, ja. Aber es ist halt, ich werde doch gefragt, sondern wollen wir da hin, aber es ist einfach nicht so, gefällt mir nicht. Nee, würde ich jetzt auch nicht. Ich habe dieses Jahr auch, wir haben sie alle ausgelassen, selbst Berlin, was ja auch spannend gewesen wäre, aber außer Koblenz, das finde ich einfach von der Location her echt interessant. Da ist ja auch die Bootsfahrt sonntags dann, den Rhein da entlang und so. Also wirklich schick, wie gesagt, man muss einfach doch vergessen, dass es ein Geocaching-Event ist, sondern es einfach so als großes Fest nehmen, dann passt das. Aber kann ich verstehen. Also, und natürlich in Bremen, natürlich mit den Dosenfischern damals, so die Anfänge. Ja, 2009, da war das erste Konzert. Auch klasse, ja. Ne? War zwar eine scheiß Akustik, es hat keinen Menschen interessiert. War völlig egal. Ja, war stimmt, gut. Stimmt. Ja, das fand ich auch. Also, da bin ich mittlerweile jetzt nicht mehr so der, ich gestehe, ich gehe da nicht mehr hin. Aber das wissen die, da hatten wir schon mal drüber geredet. Ich mochte damals diese alleine Musik praktisch, wie er da auf dem Sofa saß und das vor sich hingeklimpert hat, das fand ich toll. Und, das Größte war immer noch, zu Hause hockt jetzt ein anderer, der meine Frau verhaut. Der Caching hat mein Leben versaut. Ja. Ja, das hat er so schön da reingesungen. Ja. Fand ich total geil. Das ist, glaube ich, immer noch so. Das war hier immer noch unheimlich geil. Ja, großartige Version. Ja, das fand ich so die Anfänge. Das fand ich auch die beste Musik. Also nachher wurde mir das einfach, ja, ist jetzt alles peppiger und so, aber es ist nicht mehr meins. Das, aber es also, ist ja auch keine Kritik oder so, sondern es ist wirklich einfach, ja, mein Gott, das ist Geschmackssache. Und da kann man nicht drüber streiten. Also von daher. Na, ich bin gespannt, wie die zweite jetzt wird. Die CD? Mhm. Naja, es ist ja da schon eine Änderung durch. Da, ich sag mal so, wie angefangen hat es ja mit dem singenden Sandmann und der hat auch eigentlich Musik gemacht. Mhm. So, und jetzt ist mehr eine Band. Und das ist nicht mehr mein Geschmack. Also ich mochte dieses Liedermacher-mäßige mehr. Und das, was sie jetzt mal, ja, das ist für mich dann Pop und das ist nicht so. Also wie gesagt, gar nicht als Kritik gemeint, sondern es ist einfach eine Geschmacksfrage halt. Ne? Und ich verstehe aber, dass sie es machen, weil ich sag mal, auf dem Mega kannst du dich nicht auf dem Sofa setzen, oben auf der Bühne und 2000 Leute mit der Musik dann unterhalten. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Das ist richtig. Weil dann würde die Kinder wollen dann Pep haben und mehr. Also sie haben sich da einfach der Nachfrage gepasst, glaube ich. Und ist ja auch okay. Also, nö, kann man nicht viel zu sagen. Software für Cache-Verwaltung. Das war, glaube ich, bei euch jetzt nicht so der Brüller, ne? Du ziehst die Fragen so durch. Schmeckt dir die Torte da nicht? Also ich komme gar nicht zu den Fragen, weil ich hier nur am Futtern bin. Ja, das ist doch gut. Dann zieh mal zu, dass du dann weiterkommst und ich dann mal essen kann, ja? Ne, ich habe nur was für die Statistik. Also da. Aber weil ich diese Standardstatistik ganz fürchterlich finde, weil ich mit meinem Mac nichts anderes kann. Nehme ich die. Ja, ich weiß aber gar nicht, wie die heißt, also muss ich ganz ehrlich sagen. Es steht, glaube ich, unten drunter. Ja, aber habe ich, das ist aber, also alle Mac-Benutzer scheinen die, es gibt scheinbar echt nur diese und ja, GSAK. Die ist kostenlos, da haben wir es wieder. Nee, das gibt doch noch diese Aktion von Mac Defender. Also wenn jetzt. Ja, das ist Mac Defender, genau. Wenn jetzt Mac-Besitzer auch noch anfangen, darüber kostenlos unbedingt alles haben. Mac Defender, genau. Mac Defender, ja. Wo steht denn das? Ganz unten. Also nicht ganz unten, sondern in der vorletzten Seite. Siehst du, das sind schon wieder diese kleinen Ungenauigkeiten. Ne? Mac Defender, ja. Ja, das werden die meisten erkennen. Was hast du sonst hier sonst so an Internetseiten im Bezug auf Geocaching oder gar nichts? Also muss ich ganz ehrlich sagen, außer GC.com nichts. Ich brauche auch nichts. Wie, keine Blogs? Nein. Also ich habe mal vor 3 Jahren oder so, ich weiß nicht, kann auch sein, dass es länger her ist, oder ich weiß nicht, da hat der Tünnes, der hatte mal gesagt, der richtig echte Geocacher, also der richtig fürs Geocaching lebt, der kennt das alles gar nicht. Der geht doch GC.com, der geht am Wochenende mit seinen Kindern oder alleine in den Wald, sucht eine Dose und lockt die und fertig. Recht hat er. Genau. Und eigentlich, das fand ich damals so gut, weil er hat ja eigentlich recht. Weil alles andere, was passiert in Foren, mhm, in Blogs, das hat zum größten Teil nicht viel mit Geocaching zu tun. Und auch nicht mit der Realität. Genau, und von daher gesehen lebe ich nur mit der GC.com-Seite, mhm, und das war's. Sicherlich geht mir dadurch sehr viel verloren, was aber denn? Da kann ich mitleben. Was sollte denn da verloren gehen? Ja, ob das jetzt tolle Events, tolle Location, tolle Caches, aber ja, aber wenn du sowieso nicht da warst, ist das scheißegal. Ja, sehr gut. Darum sage ich ja, ich kann damit leben. Also, ja, ja, da finde ich fast, ich kann damit leben, schon fast eine komische Aussage zu. Also, die irritiert mich etwas, deswegen, ja, weil das, ich mir geht's echt besser damit, dass ich den Scheiß nicht lese. Ja, mir auch. Weil 90% sind, ja, ja, Nölblocks. Es, ja, tut mir echt leid, aber da wird nur der Einzige, der das Genöle wenigstens aufbereitet, denn deswegen lese ich ihn, ist JR. Ja. Weil da wenigstens, der macht sich ja noch Spaß davon. Da merkt man, finde ich, so ein bisschen Ironie immer drin in seinen Texten. Und der bereitet das ja auch geil auf anhand von Zahlen. Also das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das ist kein Genöle, sondern der stellt da was fest, stellt eine Tatsache und begründet die auch. Und dann lese ich das auch ganz gerne. Wobei mich auch das Ergebnis, ehrlich gesagt, nicht interessiert. Aber ich finde es einfach spannend, was es so alles gibt. Also, aber das ist, ja, aber das meiste, weiß ich nicht, liest man besser nicht, dann geht's einem besser. Weil wenn du da, ja, mitliest, ein Jahr lang intensiv, als wir jetzt den Podcast gemacht haben, mussten wir ja mitlesen intensiv, weil es ja auch wichtig ist, dass wir so ein Thema stecken. Ich habe echt gedacht, das Hobby kann doch eigentlich kein Jahr mehr leben, wenn du das alles liest. Aber ja, und vor allem, es macht das Hobby gefühlt irgendwie nicht schön. Und es, ja, ist ja mal das, wenn ich mal sage, so dieses Geocaching ist tot, Geocaching, es ist zu viel, es ist zu überlaufen, es ist dies, es ist das. Ja, ja, mein Gott, also ich, für mich kann immer nur sagen, für mich ist das immer noch das, auch wenn ich jetzt im Moment nicht so viel mache, ja, aber ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir die Caches raus, die ich machen möchte, mhm, und die mache ich. Und da ist nichts schlecht dran, oder ich, ja, fühle mich danach nicht schlecht. Ich fühle mich danach gut und dann logge ich die und dann war es das. Und dieses Ganze drumherum, ich brauch das einfach nicht. Und darum kann ich auch immer noch sagen, dieses Geocachen ist für mich immer noch das, eigentlich das super Hobby schlechthin. Gerade so wie ich, der halt auch viel, viel rausgeht. Weil es individuell ist, auch dann immer, ja, klar, bleibt. Natürlich. Ja, natürlich. So, und jetzt mittlerweile habe ich mir auch abgewöhnt, Multis zu machen. Ich mache also jetzt nur noch Tradis, weil ich mittlerweile auch keine Lust, irgendwas, ja, über irgendwelche Mozart, Bach und so zu lernen, nur, ja, damit ich einen Cache finden kann. Das ist mir echt zum Teil, ja, weiß nicht, dann suche ich mir meine Tradis, ja, raus, ich nehme die gerne zum Radfahren, dass ich einen Anlaufpunkt habe und dann ist es mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ja, was das für ein Tradi ist. Hauptsache ich habe ein Ziel. Genau. Also bei den Multis fängt es mich an zu nerven, weil ich habe immer lieber Multis als Tradis eigentlich gemacht. Und das kippt bei mir gerade, mhm, weil, oh, dann werden da, also bei, ich mache schon fast keine T5er mehr, nicht weil wir sie nicht machen könnten, sondern einfach, oder D5er ist noch schlimmer, mhm, weil einfach ja nicht, da wurde ja nicht was Tolles gebaut, sondern da wird mit aller Gewalt versucht, irgendwas ganz Schweres irgendwo zwischenzubauen, was dann auch wirklich scheiße schwer ist und gar nicht lösbar ist, ohne dass du irgendwen anrufst, nur um dieses D5, T5 hinzukriegen. Mhm. Also das ist schon, ja gut, ich häng immer noch so ein bisschen an diesen, ja, Grundgedanken fest. Du hast einen schönen Ort gesehen, versteck dein, genau, Döschen. So, ja. Das ist immer noch so in dieser kleinen Traumwelt, wo ich so lebe. Ja, klar, es ist nicht mehr so logisch, aber ich kann mir die Caches noch so raussuchen. Also wir haben in Tschechien, ja, eine Büchse gemacht, da mussten wir irgendwie, glaube ich, 3 Stunden bergauf und 3 Stunden wieder runter. War super geil. Der Cache war gar nichts Besonderes, aber das sind die Sachen, die ich halt gerne mache. Also ich finde auch schon, dass das immer noch geht. Also ja, du musst, ja, man muss suchen. Du musst länger suchen jetzt, das, ja, stimmt absolut. Ja. Und du musst richtig gezielt suchen und das wird mittlerweile, ja, auch schwer, das Suchen. Ja, du musst in den Texten reingucken schon, sonst hast du fast keine Chance. Ja, ja, stimmt. Naja, diese Favoritenpunkte helfen da auch zum Teil ein bisschen, obwohl die auch umstritten sind. Ja, aber das Favoritenpunkt ist immer so, da haben wir, beste Beispiel in Hamburg, wär ja, du darfst ja nichts dagegen sagen, du wirst ja umgebracht, ist ja Mistvieh. Hm. Also Mistvieh-Cache ist immer, kannst du immer auf jeden Fall, ganz toll, super geil. Der könnte auch jetzt aber auch eine Filmdose in Hundekacke stecken, dann würden der immer noch 5000 Favoritenpunkte kriegen. Einfach weil es Mystery ist schon. Das will ich, das, nicht, dass ich mir das missgönnen würde, aber das ist nicht mehr objektiv. Deswegen sind diese Favoritenpunkte, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit, ehrlich. Ja, aber was willst du sonst machen, wenn ich auf meine Karte gucke? Ich sehe gar keine Karte mehr. Ich sehe nur noch alles grün. Und nee, ich will GC Vote dann haben. Das sollen sie einbauen. Ja, gut, was macht doch das, ja, Gleiche. Nee. Aber, ja, GC Vote, da sind ja schon die ersten 3 positiven Bewertungen da, bevor der ja das erste Mal gefunden worden ist. Ja, aber was ich bei GC Vote mal hatte, du hattest nachher einen größeren Schnitt. Und zwar konntest du im Prinzip auch schlecht bewerten. Ja, aber Ich kann dir genau sagen, was passiert. Ich habe mir hier mal die Favoritenpunkte rausgesucht, weil ich das auch dachte. Probier's jetzt mal aus, weil alle sagen, kannst du mal Favoritenpunkte machen. Dann habe ich mir hier den mit den meisten Favoritenpunkten im Umkreis rausgesucht. Die Müsli's habe ich schon, dann die fielen dadurch weg. Das war so ein Scheißding. Also ehrlich, auf der Autobahn, auf dem Autobahnrastplatz, wohlgemerkt, so ein Elektrokasten ausgeschlachtet. Aber völlig klapperig, also nicht mal schön, sondern klapperiges Ding, zwischen zwei Steine geklemmt, mitten auf dem Autobahnrastplatz. Also, ich hätte am liebsten reingeschissen, auf Deutsch gesagt, so sauer war ich. Und der hatte weit über 200 Favoritenpunkte. Ja, weil es eine große Dose auf dem Autobahnrastplatz ist. Und genau das umgehst du mit GC Wohnen. Weil da auch viele Weise, die dann sagen, nee, sorry, aber ist für den Autobahnrastplatz gut, aber ansonsten. Ja, gut, ist richtig. Also, Favoritenpunkte habe ich echt nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Wobei, ich habe natürlich auch viele Caches weg, da ist das immer... Na gut, und das ist natürlich ein Gruppenzwang, ne? Also ja. Viele haben ja, wenn sie das sehen, oh, das Ding hat schon 200 Favoritenpunkte, ja, dann da müssen wir unbedingt hauen die noch einen drauf. Wobei ich ein Mistvieh gemacht habe bisher, der an der Raststätte in Stillhorn. Ja. Und den fand ich klasse. Ich meine, ich habe mir fast die Finger abgefroren, ja, ja, weil es bitterkalt war und ich irgendwie in falscher Klamotte unterwegs war. Und dann habe ich auch unglücklich geparkt und musste ja super lange laufen. Und dann muss man ja noch so ein paar Sachen wissen, um ja. dann dieses Zahlenschloss aufzukriegen. Ja, und klar. Oh, das war fürchterlich, aber war super. Also ich finde den total klasse. Die sind alle so in dieser Qualität und Bauart. Ich finde die auch toll, aber mir fehlt immer so ein bisschen das Cache-Erlebnis. Weil ich muss nicht suchen, ich muss gar nichts. Ich muss einfach hingehen und sein Bauwerk bestaunen. Na gut, wobei ich da schon gedacht habe, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ne? Also das ist ja, genau, der Teil ist den ich auch gut finde. Also ich finde die auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber das sind nicht für mich jetzt in Hamburg die ich als erstes anlaufen würde. Ich finde die auch sehr gut und gucke mir die auch gerne an und freue mich jedes Mal bei ihm, weil der ist weit über Durchschnitt. Das ist alles überhaupt keine Frage. Aber das ist für mich viel echt der Cash-Teil so ein bisschen. Weil ja, 90% dieses TV-Schlosshotel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das ist ja schon wirklich so gut gemacht. Ich bin auch erstmal dran vorbeigelaufen, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich schon 10 Meter am Cash vorbei. Ich habe ihn nur sehen. Ja, ist ein also, geiles der Bauwerk. Der fühlt sich ja nun wirklich wunderbar in die Umgebung ein. Und so muss es auch sein. Also der ist perfekt getarnt. Ja, also wie gesagt, um Gottes Willen, aber du kommst trotzdem, wenn du ihn kennst und ein, zwei von ihm gemacht hast, sind die meisten Caches schon eher so, dass du hinkommst und du weißt schon, wo es ist und staunst immer noch, dass es, man sowas abgebrüht überhaupt hinkriegt. Aber diese Suchgeschichte fällt trotzdem oft weg. Also, natürlich nicht bei allen. Also, wie gesagt, ich will die jetzt auch, um Gottes Willen, nicht schlecht machen. Die sind immer noch weit, weit überschnitten. Aber ich zum Beispiel mache dann lieber Carl Johnson. Da weiß ich, was ich kriege. Mhm. Da komme ich hin, muss mich 5 Kilometer durch Schlamm irgendwie kämpfen oder sonst ähnliches. Sowas, irgendwas lässt er sich immer einfallen, sei es Dornen. Oder durch die Klapse. Das war doch hervorragend. Ach, geil, ja, stimmt. Also wie das sind so Caches, noch? Die dann für mich viel länger. Also wir hatten hier in Hamburg einen in der Klapsmühle. Ochsenzoll ist ja begriffen. Und ein Gebäude sollte renoviert werden oder so. Hatten sie aber nur ein bisschen umzäunt. Du konntest da rein, ohne dass das irgendwie was... War kein Zaun, kein Schild, nix. Und ich kam da rein. Und Strom war noch, Klingel, Telefon ging noch ab und zu, Fahrstuhl fuhr noch und du warst alleine in dem Gebäude. Das war schon ziemlich geil. Du musstest du von unten bis oben alles Mögliche suchen. Sogar aufs Dach oben rauf. Und am Ende kamst du dann in so einen Raum. Und da war dann so eine Dusche. Und dann machst du den Vorhang zur Seite und dann steht da einer in Lebensgröße vor dir. Das war so eine lebensechte Puppe, die Ärzte zum Rumprobieren benutzt haben. Wäre ich gestorben. Ja, ich habe auch 3-4 Minuten gebraucht, bis das Herz sich wieder beruhigt hat, zumal ich auch noch alleine unterwegs war. Aber das ist so Carl Johnson, der macht auch so besondere. Und meistens auch noch welche mitten im Wald, wo du also ehrlich 3 Kilometer über so eine Rinderwiese musst, die so nass ist, dass du eigentlich so hin und her schwabbelst. Es ist einfach, muss man mögen halt. Ne? Deswegen, also um Gottes Willen nichts gegen die Müsli-Geschichten. Also die sind klasse, also Gerald, also das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, mir fehlt immer so ein bisschen das Suchen dabei. Ich mag lieber ein Laufen ein Stück und ein bisschen suchen. Und ja, das haben wir, ich habe 3 Jahre mit 4 Leuten gecached. Also wir hatten auch so eine Rudelrunde, wie Marco das hat. Mhm. Und da hatte jeder so seine Aufgabe. Mhm. Und ich hatte einfach immer das Suchen. Weil ich mal keine Lust hatte, irgendwas zu rechnen und was zu kombinieren oder so, weil bei mir beschränkt sich das Geocaching eigentlich immer auf Suchen. Und wir haben in Hannover auch ganz viele tolle Multis. Das ist wirklich gar keine Frage. Also wirklich, wirklich toll. Aber wie gesagt, mir fehlt manchmal einfach das Suchen. Ja, bei einem bin ich ja noch bei eurem Deister. Ach so, die kommt. Ja, wir sind gerade im Plan, ob wir da mal, weiß ich nicht, Vatertag mal wieder einen Tag ein. Ja, da ist das zum Cachen auch super, ne? Also ich. Also die einzelnen Caches, die waren jetzt alle, ja, okay, aber der, ja, ist ja, der Wandercache ist schon, der ist schon ziemlich großartig. Also bis jetzt jedenfalls, wir wissen ja nicht, wie er ausgeht. Also ich weiß gar nicht, wie viel wir davon rum haben. Ja. Bei mir Pete. Also nicht, dass ich bin jetzt also kein Multi-Verweigerer. Also bei Fragezeichen, die verweigere ich richtig. Und Multis, da gucke ich mir halt schon raus. Wenn mich das Thema halt nicht interessiert, dann geht er auf der Ignore-Liste. So. Ja, Fragezeichen habe ich auch irgendwann. Wenn es dann am besten noch zwei verschiedene gibt oder so, dann Erlösungen, das finde ich dann auch immer sehr gut. Dann bin ich immer besonders begeistert. Und ich treffe dann immer die, die es nicht ist. Kannst du echt drauf wetten. Und dann ist die Ona dann noch beleidigt, obwohl du ihm belegen kannst, dass es eine andere Lösung gibt. Und dann frage ich mich immer, merkt ihr es noch oder was? So, frag du mal weiter, jetzt esse ich mal. Wo waren wir jetzt hängen geblieben? Hatten wir schon nach Jäger, Polizei und so weiter gefragt? Nee, das ist das Nächste. Dann fragen wir doch mal nach. Hattet ihr schon mal... Wollen wir gleich gelacht? Okay, womit hattet ihr schon Probleme? Mit dem Richter. Ja, das hat aber... Jetzt werden hier die bösen... Ja, nein. Nein, da aber zu Recht. Das habt ihr schon eingesetzt. Ja, nein, das nicht. Nein, mit Herrn Richter. Nicht mit einem, sondern mit Herrn Richter. Naja, das war zu Recht und das war auch in Ordnung, dass er da mit uns geschimpft hat. Komm, erzähl mal, hört eh gerade keiner dazu. Ja, doch, Herr Richter. Wir sind ja unter uns. Na, wir sind, nachdem wir in Polen waren, also wir sind ja mit dem Motorrad zum Cachen und auch zum Motorradfahren nach Polen gefahren. Und da haben wir auf dem Rückweg am Wegesrand eine Dose gesehen. Und haben gedacht, komm, eine kleine Pause, die können wir machen, da ist ein kleiner See und da fahren wir mal eben hin. Und zwischen dem See und uns war ein kleiner Feldweg, wo wir ganz langsam lang getuckert sind. Und dann irgendwann kam der Bauer an, der auch gleichzeitig Waldbesitzer war. Und also er kündigte sich mit seinem Trecker irgendwie vorher an. Er war aber auch bei der GSG 9, bei der Polizei, beim Brandschutz, alles. Das war die Person alles in eins. Muss ich dazu sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns also nicht aus dem Staub gemacht, weil wir nichts Böses gemacht haben. Ich meine, man hat unsere Reifenspuren kaum gesehen. Und der hat dann richtig vom Leder gezogen. Und er hat uns richtig angezählt und mit Nummernschild aufschreiben und mit Anzeige und mit Pipapo. Das sei sein Wald. Und wir hätten in seinem Wald nichts verloren. Und oh Gott. Naja, er zeigt auch immer auf die Motorräder, weil die Motorräder von oben bis unten voll Schlamm waren. Und als ich ihnen erklärt habe, dass der Schlamm aus Polen kommt, da ist er völlig ausgetickert. Was für ein Scheiß. Ja, aber der kommt hin, die Motorräder sahen echt aus wie Sau, weil wir sind in Polen halt auf viel Offroad gefahren. Legal. Und ja, das habe ich ihm auch noch erklärt. Aber der hat richtig Gas gegeben. Der hat gedacht, hier, diese zwei Pattjacken, diese Vollidioten, die greife ich mir mal. Und ja. Er kommt sonst nicht hinterher mit seinem Trecker. Und jetzt sind mal zwei, die er gekriegt hat. Ne? Und ganz genau so sah das aus. 10 Jahre abgeladen worden. Und der Typ, der mit ihm unterwegs war, dem war das total peinlich. Und der stand immer dahinter und er hat immer ganz geschehen zu Boden geguckt. Und das Witzige war, oder was heißt das Witzige? Also in dem Augenblick eigentlich gar nicht witzig. Weil die Nummer, der hatte sich morgens beim Rasieren geschnitten. Und das Einzige, was Olli die ganze Zeit gesagt hat, war, sie bluten da. Und ich denke immer, meine Güte, kann er nicht mal die Klappe halten? Kann er nicht mal still sein? Und der Typ wieder, das ist egal, und rumgemotzt. Und Olli wieder, sie bluten da. Ich staune, dass ihr das überhaupt so lange, also da hätte ich, glaube ich, nicht die Geduld zu... Ja, wir haben das über uns ergehen lassen und sind dann ganz langsam davon getuckert, ohne die Dose zu finden. Ja, okay. Und dann war die Sache auch durch. Also es ist natürlich eine doofe Situation gewesen, aber... Ja gut, es war ein Wald. Wir haben da mit dem Mopeds nicht zu suchen, ne? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Punkt. Und da gibt es jetzt auch nichts schön zu reden, so nach dem Motto. Nee, aber auf diese Moraldiskussion lasse ich mich nicht. Also mich hat tatsächlich auch mal ich weiß nicht, ob es der Förster oder der Jäger war, angehalten mit dem Auto. Du bist tatsächlich, das waren so 600 Meter und es war die letzte an dem Tag und ich hatte keinen Bock mehr zu Fuß zu gehen, obwohl ich das sonst immer mache, echt. Das sagt man sowieso, das ist klar. Und dann bin ich da hochgefahren, diese 500, 600 Meter, da kam auch einer mit hinterher mit dem Geländewagen und hielt dann an, ja, sie dürfen hier überhaupt nicht fahren. Ich sage, ja, haben sie recht. Kein Problem, rufen wir Polizei, machen wir das. Und dann wollte er mir seine Moral-Scheiße erzählen. Da habe ich gesagt, komm, entweder wir rufen jetzt die Polizei und dann bezahle ich das und dann ist das alles gut, ich sehe das ein, ich sage, oder wir lassen das sein und ich fahre nach Hause. Und dann beruhigt er sich so langsam, weil er merkt, dass ich auch nicht aggressiv war, sondern ihm das wirklich ruhig gesagt habe. Und dann kam er aus uns Gespräch und habe ihm erklärt, was das ist überhaupt, Geocachen. Ich habe da also kein Problem, wenn ich erwischt werde, was soll ich da großen Scheiß erzählen, was ich da angeblich als Ausrede mache, das ist alles hohl. Das weiß doch heute sowieso jeder. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich normal das nicht mache, nur heute, ich hatte echt keinen Bock mehr zu Fuß zu gehen. Und es war auch noch ein Betonweg da hoch, also ich bin nicht mal über den Feldweg gefahren. Und dann ging das alles. Also es ist oft so, das ist ja auf Lost Places nicht anders. Wenn da ein Eigentümer durch Zufall kommt oder ein Nachlassverwalter, der sieht dich, der scheißt dich zusammen, dann höre ich mir das erstmal an. Und wenn du den eigentlich normal gegenübertrittst und sagst, Mensch, pass auf, ich habe das von Weitem gesehen, ne, ja, tolle Location, ja, ich wollte es mal angucken, dann kann man da die Luft rausnehmen. Ja. Aber nicht bei Herrn Richter. Echt? Das ist selten. Keine Chance. Also dann hätte ich irgendwann für dich gesagt, komm her, jetzt entweder rufen wir zur Polizei und dann klären wir das damit durch von nach Hause. Also ich weiß nicht, hat ja keinen Sinn. Also weil der hat von Anfang an Gas gegeben, ne? Ja, der war auf Krawall gebürstet, ja, und der hatte einfach einen schlechten Tag und hat da mal zwei entwickelt gehabt. Und ich meine, gut, das war... Eigentlich hat er sich gefreut, dass er endlich mal zwei hat. Ja, ganz genau. Und das ist ja südlich von Berlin gewesen. Das ist der Preisboxer, oder? Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich euch beiden dagegen überstehe, würde ich mir jetzt erstmal überlegen, ob ich mich unbedingt dann mit beiden gleichzeitig anlege. Na, bei Arnie jedenfalls. Das ist ja schon ein ziemlicher Rocker, ne? Ja, gut. Das ist einfach so. Das reicht ja schon nicht erstmal Körpergröße und Breite so. Ich weiß ja nicht, was da für ein Charakter hinter steckt. So. Und da kann ich schon ziemlich alt aussehen, wenn ich mir die falschen greife. Das ist ja einfach so. Ja. Deswegen bin ich etwas erstaunt, dass der euch da. Naja. Südlich von Berlin wurde. Siehst du, Mika will hin und dem jetzt den Rest geben. Jetzt sieht's gut. Ja, müsste ich gucken, Mika, weiß ich gar nicht. Und um auf viel Vibes Frage mal zu antworten, ob es ein Nachspiel gab mit Herrn Richter. Nein, gab es nicht. Also Herr Richter hat sich dann auch irgendwann ganz offensichtlich wieder beruhigt. Wahrscheinlich hat der gute Mann, der hinter ihm stand, dann noch beruhigend auf ihn eingeredet und dann war die Sache wohl auch irgendwann durch. Die hatten nur ein Vorspiel. Wo sind wir wieder bei dem rosa Hemd? Ich hatte einmal, da war ich meinem Sohn cachen, nochmal ganz kurz. Ja. Ich bin gerade so in Redelaune. Ja, um Gottes Willen. Da bin ich gerade Dachrinne hochgeklettert. Spektakulär. Und mein Sohn sagte, da kommt die Polizei. Und das, ich sage, ja klar, sollen sie doch. Und auf einmal standen sie wirklich da. Und dann ist das natürlich auch so. Was soll ich denen erklären, warum ich vor meinem Sohn da eine Dachrinne hochkletter? Das ist wieder zu dem Thema, was soll ich sagen? Weil du auf der Suche nach der wasserdichten Filmdose bist. Weil ich auf der Suche nach der wasserdichten Filmdose bin, genau. Genau. Wie du mit dem Greifer das nicht gekriegt hast. Genau. Und das war dann eigentlich so bis jetzt meine einzige... Und mein Sohn ist dann hingegangen und hat ihm das erklärt, was Geocaching ist. Ich weiß gar nicht, wie alt Lukas da war. 12 oder so. Hat er eine Liste hin und so und hat ihm das erklärt. Und fanden die jetzt nicht so spannend und haben gesagt, na gut, aber... Ich wollte ja sagen, meistens interessiert die das doch gar nicht so. Gar nicht. Besonders. Er sagt nur, na, gibt irgendwie spannendere Sachen und so. Aber die waren auch völlig relaxed. Mhm. Also muss ich dazu sagen, gab kein Theater oder so. Die waren eigentlich ganz gut drauf. Ich habe sie ein einziges Mal, dass ich mit der Polizei selber gesprochen, das war, als ich einen Bussard gefunden habe, Toten. Mhm. Und das war zu der Zeit, als wir hier diese wie heißt die, Vogelgrippe-Scheiße hatten. Mhm. Da sollte man ja Bescheid sagen, wenn man sowas findet. Da hatte ich sie angerufen, habe gesagt, ich habe hier einen toten Bussard, habe ihm die Koordinaten gegeben. Da konnten sie natürlich erstmal nichts mit anfangen. Mhm. Da ist die Polizei ja immer noch mal überfordert, das war 2007 oder so. Und der fragt dann, wieso ich denn da hinkomme überhaupt. Und dann habe ich mir so, ja, ich bin ja am Geocachen, das interessiert ihn aber gar nicht weiter. Der wollte einfach nur wissen, was ich da zu suchen hatte, grob, und dann war der schon zufrieden. Obwohl mit Polizei oder so ist ja immer so, wie man in den Wald reinschaltet. Die sehe ich auch so. Also ich habe da noch nie... Ich meine, die sind auch nicht bescheuert, wenn die da ankommen und ich versuche das in irgendwelchen dümmlichen Ausreden und verstricke mich am besten noch selber in diese Ausreden. Dann werde ich erst interessant für sie. Ja. Was soll denn das? Also, ja, das ist. Aber da sind ja dann auch kluge Leute. Wir hatten das schon mal gehabt, da kamen wir vom Nachtcachen und sind einfach in eine Polizeikontrolle gekommen. Und dann hat die gute Dame uns angehalten und sagte dann, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, und der Kollege, der gefahren ist, sagte, aus dem Wald. Ja. Und dann sagte dieser, was machen Sie denn da? Wir leuchten mit unseren Taschenlampen und dann hat er ihr diese Taschenlampe gezeigt. Ne? Zack, fahren Sie mal rechts ran. So. Ja, das war erstmal ein Aussteigen. Aber trotzdem auch da alles mit. Also kein. Ja, ich sag, wer war, so sagte mir das mal. Der wurde mal kontrolliert mit seinem Kombi. Und dann. So wurde auch so ziemlich alles. Alu-Leiter hinten. Ja, schon mal erzählt. Alles, was man braucht. Und dann noch Sobolewski heißt. Da hatte er dann so richtig gewonnen. Ja, ja. Aber nett waren sie trotzdem. Also ich denke das auch, wenn du denen, die merken auch natürlich ja. nicht, die, das ist ihr täglich Brot. Ja. Ich weiß nicht, wenn die Leute mir mal erzählen wollen, was ich denen vorlügen soll. Was soll denn der Schwachsinn? Ja, das ist aber das hatten wir ja schon mal so im Vorgespräch, das ist sowieso, es gibt für jedes Thema jemanden, der dir erzählt, wie du was machen sollst und dich verhalten sollst. Und lasst euch da draußen so einen Scheiß nicht erzählen. Kackt was drauf, lasst euch aufs Bauchgefühl und macht, was ihr denkt. Das funktioniert beim Cachen immer noch am besten. Cachelistics, werden die denn auch alle schön gelesen vom Cachen? Oh, ihr so tief durchgeatmet. Jo, zweimal ja. Also, früher ja, also ganz am Anfang, ja, na klar, da musste man ja gucken, worum es geht. Damals zu den ersten 10 war das, ne? Ja, genau. Also bis die ersten 10. Bis man gemerkt hat, dass es total scheißegal ist, worum es geht. Stimmt. Das ist richtig, aber damals habe ich sogar noch mir die Mühe gemacht und habe die Koordinaten rauskopiert und habe die bei Google Earth reinkopiert und habe schon mal geguckt, wo die Dose denn liegt. Rechts vom Weg oder links vom Weg und ach, da ist ein Baum und da wird es wohl sein. Und da habe ich da schon mehr Aufwand betrieben heute. Aber gerade damals waren die ja noch teilweise die Karten von Google Earth ja noch gruselig schlecht. Ja, ja. Aber das darf ich gar nicht sagen. Ich habe meinen ersten Cache die Koordinaten auch korrigiert, indem ich sie eingemessen habe. Ja, doch. Und dann geguckt habe, ach, das Schild ist ja irgendwie 5 Meter weiter rechts. Wir hatten hier so am Ort einen, der ist mit Google Earth, der hat erstmal ein halbes Jahr gecached oder ein Jahr oder was für die ersten 500 Caches alles mit Google Earth gemacht. Der hat kein GPS-Gerät gehabt. Ja, es geht. Ist also nach Hause gelaufen immer, hat dann wieder geguckt, wo die nächste Station ist bei Multis und ist dann wieder gegangen und so. Ja. Also schon ziemlich cool. Na, und mittlerweile nicht mehr. Also die Steigerung war das jetzt ganz zum Schluss bei einem Nachtcache und Multi. Und UV-Cache und Mystery und allem drum und dran bin ich mit meinem Nachbarn losgegangen und standen dann beide am Cache und sagten mal, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Und da hätte man es vorher mal lesen sollen. Ansonsten, wenn wir mit dem Motorrad unterwegs sind, dann ziehen wir uns den PQ und dann geht's los. Und dann wird mitgenommen, was da ist. Und Das beschränkt sich dann aber auch schon auf Tradis am Wegesrand, bei den Moped-Klamotten. Ich weiß. Das war gut. Die Aktion, wo da diese in der stillgelegten Bahntrasse da die Signale hoch und runter gejachtet sind, dann läuft die aber die Soße aus der Hose. Ne? Ja, klar. Und dann hier so ein Drohnenturm. Drohnen? Ja. Das ist ein Drohnenturm. Ja, gut, das war auch ein Vierer, ne? Da hatten wir auch nicht drauf geguckt. Ja. Naja, also wenn man Motorrad unterwegs ist, muss man halt schon gucken. Da sucht man sich natürlich auch nicht das dann raus. Ja gut, weil ich sag mal so, wenn die T-Werte hoch genug sind, die D-Werte hoch genug sind, lese ich es auch vorher. Ja. Einfach, weil ich wissen will, warum ist er so schwer eingestuft. Ich habe auch keine Lust nach der Arbeit, irgendwann zu kommen und soll er irgendwann hochkrabbeln mit Büroklamotten. Geht auch nur bedingt. Obwohl, mache ich dann auch, wenn ich schon da bin. Naja, wenn ich nur, ich sage mal, nach der Arbeit nur 1-2 Caches mir raussuche, dann lese ich auch die Listings. Aber wenn ich mir so eine Fahrradtour zusammenstricke mit 30 Dosen am Tag, dann lese ich die natürlich nicht. Nee, ist einfach so. Ich habe das Telefon mit. Ich meine, ich kann, wenn irgendwas komisch vorkommt, kann man ja heutzutage dank genug Apps mal eben schnell lesen, worum geht's hier überhaupt. Ach so, lesen. Genau. Ich wollte gerade sagen, jemanden anrufen, versuche ich immer nicht mehr zu machen. Nein, einfach mal als Telefon gucken, dann wirkt das Listing nochmal zu lesen. Mhm. Wobei ich jetzt ja auf den 62er sind die Listings ja auch so drauf. Ja. Also von daher gesehen. Ach, das wusste ich nicht. Bei 62er. Ich habe jetzt dieses große für Kurzsichtige da, dieses Montana. Da ist eh alles drauf, Bilder, alles. Das ist auch gut so. Knacken, was haben die da alle? Wir sind leise. Knacken, Gummi, was für Gummi? Gummis haben wir hier nicht. Weingummi haben wir jede Menge. Hast doch noch 2 Stunden. Wir sind noch nicht durch. Nee. Wir sind noch lange nicht durch. Zwischendurch mal am besten Gruß an die 3 Landeier von Helgoland. Hä? Hey? Lass weitermachen. Von Weiter. Mir auch. Weitermachen ist gut, wo sind wir denn überhaupt? Aber das mit dem Lesen ist genauso, wie du sagst. Ne? Also heutzutage gibt es die Möglichkeiten mit Handy und allem drum und dann. Ja. Also wenn ich dann irgendwas nicht finde, dann guckt man nach. Ne? Dann guckt man nach. Und wenn man es dann immer noch nicht, also dann liest man sich das Listing durch und wenn man es dann immer noch nicht findet, dann guckt man auf den Hinweis. Ich finde das ja auch ganz komisch, dass viele losgehen und als erstes mal den Hinweis lesen. Doch, wenn ich keine Lust habe zu suchen, weil ich das auch. Ich bin auch so ein Hinleser. Ja, ja, ich habe bei meinen Caches bin ich jetzt dazu übergegangen, den Hinweis wirklich zu schreiben, du musst dich bücken und mit der linken Hand nach unten rechts fassen und dann den Arm um 45 Grad drehen und dann findest du. Du bist der Erste, der die Hints mal so benutzt, wie sie eigentlich benutzt werden sollten, ja. Ich habe heute rauf wieder zwei, drei gehabt, wo ich gedacht habe, Junge, du Idiot, wenn ich ein Mystery machen will, dann gucke ich nicht in den Hint, dann lege ich ein, ehrlich. Ey, da stand schon wieder so ein Kack im Hint, den kannst du einfach nichts mit anfangen. Fürchterlich. Ja, richtig, das ging mir nämlich genauso und ich war in den USA und da ist wirklich jede Dose so mit Hinweisen versehen. Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Und das fand ich echt klasse, ne? Weil wie gesagt, ich mache ja oder ich lege ja keinen Cache, um die Leute zu ärgern, dass sie den nicht finden. Ja, aber manche haben das Gefühl, aber in Deutschland genau das tun sie. Ja. Ja, ernsthaft. Naja. Oder ihnen fehlen auch die sozialen Kontakte. Also es gibt genug Caches, wo ich wirklich Multis, den kannst du nicht machen, da musst du jemanden anrufen, den wirst du nicht alleine gelöst kriegen. Also es ist ja auch kein Kunststück, was unfindbar zu verstecken. Das, ja, das finde ich wirklich doch das Leichteste. Also, naja, die meisten, oder ab und zu lese ich sie auch noch, so ist ja nicht. Und wenn es ein größerer ist und wir gehen in der Gruppe los, dann wird sich schon einer gefunden haben, wo der andere, der den gelesen hat. Wie weit würdet ihr denn für Cash gehen? Also was für Grenzen so überschreiten oder gar nicht, ganz brav? Na, was heißt, also ganz brav natürlich nicht. Man wird ja offensiver, will ich es mal nennen. Mhm. Also so ganz am Anfang habe ich zum Beispiel T5er-Caches bin ich vorbeigefahren, habe geguckt und habe gesagt, okay, da oben ist eine Dose im Baum. Schön. Ja. Ja, und bin weitergefahren. Und dann hat man mal irgendwann angefangen und hat gesagt, okay, ah, irgendwie reizt sich die Dose ja doch. Und mittlerweile liegt die ganze Kletterausrüstung im Auto. Ist ja doof, wenn du viel Motorrad fährst, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber nicht so, dass man Angst um sein Leben haben muss. Man macht natürlich immer wieder Dinge, die gegebenenfalls grenzwertig sind. Also das fängt beim Lost Place an. Ja, und das ist immer. Aber nicht so, dass ich sagen muss, ich setze hier irgendwas aufs Spiel. Weil, wie gesagt, wobei bei Klettern, hast du irgendwie Kurs oder alles gemacht? Ich habe einen Kletterkurs gemacht, ja. Im Harz. Klettern oder nur du? Nein, ich gar nicht. Mhm. Naja, das ist ja berufstätig. So. Ich habe es berufsmäßig gemacht, mal, ja, aber und das war schon länger her. Aber dann verlernt man das? Ja, das war ein anderes Klettern, das war so auf Strommasten rauf, so 80, 90, 100 Meter Höhe. Das war, also das ist ein anderes Klettern ohne Seilge, Schisslerwing und so. Das ist nicht zu vergleichen jetzt mit einem Baum hoch oder ich habe mal mich so in einer Brücke mal abgeseilt oder hier bei Ibia Challenge da, die Wand da runter und sowas. Also diese Klassiker habe ich auch gemacht, aber ich habe keine Ausrüstung, weil das Problem ist, ich würde mir noch ein neues Hobby aufmachen dadurch. Und das geht nicht mehr. Ich habe so viele Hobbys. Wenn ich jetzt mit dem Klettern bin, dann würde ich wieder Klettergerödel kaufen und dann würde ich wieder noch mehr überlegen müssen, wann kann ich denn mal los zum Klettern. Ja, klar. Wenn ich mal nicht Motorrad fahre oder nicht cache oder nicht fotografiere oder nicht Triathlon mache oder nicht nebenbei zwei Kinder hätte und das, irgendwann ist mal Schluss. Man muss einfach sagen. Und so das Klettern an sich, dieses Baumklettern, reizt mich überhaupt gar nicht so. Also ich habe da keinen. Ja, ich kann dich gut verstehen. Klettern finde ich gut, aber dieses immer rauf, wie viele das betreiben, dieses rauf runter. Ja, ist. Ja, was anderes ist ja nur zu 90% nicht. Ab und zu wird ja mal zwischen zwei Bäumen dann verbunden. Genau. Oder sie sind völlig illegal, ja. Wir haben ja in Hamburg auch so zwei, drei. Obwohl es das Klettern Spaß macht. Also wir haben da auch, wir waren mal in so einer alten Eisenbahnbrücke, wo man sich so abseilen musste und so. Das macht schon irre, irre viel Spaß. Aber wie gesagt, das ist, ja, ich würde da wieder so ein Hobby anfangen. Naja. Also ich hatte beim Klettern schon immer das Problem, einmal, jetzt habe ich keinen Bock drauf, ich habe auch kein Talent dafür, deswegen haben wir die Scheiße mit der Strickleiter mal angefangen, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir das irgendwie anders als andere. Aber selbst ich klettern, ist, ja, durchs Cachen kam das dann so ein bisschen, aber das Problem ist, dass du ja auch zu 90% dich im verbotenen Terrain bewegst. Da können sie alle noch so viel labern, in Hamburg darfst du Bäume nicht beklettern, Punkt. So, ist so. Und dann legen sie hier Caches auf Denkmäler, wo ich mich dann aufrabs und alle Tassen im Schrank habe. Wäre ja alles noch nicht so schlimm, sollen sie auch machen. Gehe ich halt nicht selber hoch und gut ist. Also ich werde die auch nicht verraten oder irgendwas. Das sollen die mit sich selber ausmachen. Jetzt findest du schon Filme auf YouTube. Das war nicht das Geilste überhaupt. Einen schönen Film, wo gezeigt wird, auf welchem Denkmal in Hamburg ein Cache ist. Da frage ich mich, lieber Filmer, hast du mal 3 Minuten drüber nachgedacht, was du da eigentlich machst? Das guckt auch nur ein einziger aus dem Umweltamt. Dann war es das für den Cache. Also nicht zufällig diese Naja, wo wir beide schon mal waren, ich will jetzt eigentlich keine Einzelheiten zu dem Cache sagen. Nee, es ist, das wissen, es weiß ja keiner, welcher Cache das ist, deswegen kann man es ja sagen, es ist das Bismarck-Denkmal. Okay. Und das ist ein Denkmal, und Denkmal brauche ich nicht fragen, ob ich das beklettern darf oder nicht. Also, so ein Cache muss man, da muss man die Schnauze halten, da muss man da hochgehen und dann ist das gut. Und einen Film drüber drehen und den auf YouTube für öffentlich bereitstellen und das dann noch posten. Stolz, wie man ist, weil man da oben war. Ich weiß gar nicht, da würden wir vermutlich mit unserer Strickleiter auch hochkommen. So dezent. Obwohl bis jetzt hat beim Klettern einmal unseren Bauer angesprochen. Den störte das, wo wir unsere Autos geparkt haben, dass wir an seinem Baum geklettert sind, war ihm völlig gleichgültig. Der war gut, der Typ. Ne? Ja. Oh, ist nicht so schlimm, wenn der da hochklettert, aber könnte das Auto nächstes Mal hier in der Wiese schlecht. Der war süß, der guckt er noch so 10 Minuten zu. Ach ja, hatte ich schon gesehen, also schon öfter wieder hochgeklettert. Ja, war echt entspannt, der Typ, ja. Ja, der war, also, war bestimmt in Rente schon fast, der war älter. Ja. Aber ich denke gerade an die Wasserschutzpolizei, wo uns die Oma dann zur Hilfe kam, die dann da geschimpft hatte. Ja, mitten in der Elbe, selbst da darfst du nicht klettern. Auf so einem Brückenpfeiler hoch, kam so Brückenpfeiler ohne Brücke drüber, wo wir hochgeklettert sind. Also, was sagt die Oma noch? Was wollen die da schon klauen? Die alten Backsteine, lass sie doch. Ja, geht doch irgendwie Verbrecher jagen und lass die Jungs in Ruhe. Hat sie da die Wasserschutzpolizei beschimpft, weil sie zugucken wollte. Die war süß, die Omi, die war echt nett. Nee, bis jetzt beim Klettern ging eigentlich. Obwohl, aber es ist immer so ein scheiß Gefühl, finde ich. Gerade in der Stadt oder was. Und du weißt genau, du darfst da im Prinzip nicht hochpunkten. Da gibt es auch kein Diskutieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei uns verboten ist. Also in Hannover auch, ne? Ja, muss man nachfragen. Also es ist fast allen Bundesländern. Ja, ich glaube, es hat in Hannover mal einer nachgefragt. Ja. Die dafür auch gesteinigt haben. Weil der angeblich so bescheuert ist. Das hat doch nichts mit bescheuert zu tun. Ich rede ja nicht vom Cashen. Ich frage doch einfach nur, ob ich einen Baum hochklettern darf. Und ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist es, glaube ich, auch verboten. Ja, da gibt es irgendwie so eine Baumsatzung. Und dann kann aber ich, wie gesagt, das ist jetzt so mit Halbwissen geworfen. Ich weiß nicht genau. Ja, wobei ich das Problem immer nicht sehe. Da ruft man tatsächlich zur Not bei seinem Bezirksamt an und fragt. Ich muss ja nicht sagen, dass da ein Cache liegt oder ich klettern will wegen Cachen, sondern ich frage einfach, darf ich hier auf den Baum klettern? So, und dann kriegst du eine Antwort. Die sind da sehr höflich und alles. Also. Und dafür wurde er gesteinigt? Ihr habt aber auch eine Eigen. Unfall, ne? Das ist halt so schlafende Hunde wecken, ne? Ja, aber. Ja, das bleibt doch immer alles legal, solange man nicht nachfragt, ne? Und es kaum fragt einer. Aber hat er wegen Cashen direkt nachgefragt? Das gar nicht. Aber wegen Klettern. Na ja, gut. Dann. Und wenn man es nicht weiß, sagt man immer, wusste ich nicht. Und meint, dadurch ist es legaler. Ja, da wird dir. Ja. Ne? Und wir sind halt schützt vor Strafe. Das, glaube ich, das hat man als Kind schon gelernt, dass das so ist. Ja, es geistert halt auch viel Unwissenheit rum. Ja. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich schnappe irgendwas auf und erzähle es weiter. Aber ja, klar. Das ist einfach so. Das ist ja mit dieser ganzen Last Place-Geschichte ja auch, ob man dann rauf darf oder nicht. Das ist so eine Diskussion, da müsste man sich eigentlich mal richtig mit auseinandersetzen. Naja, die Frage ist, setzt dich richtig mit auseinander oder überlegst du dir einfach selber, was du mit gesundem Menschenverstand machen kannst? Also ich sag mal so, wenn ich da hinkomme, da ist ein Zaun und der ist aber schon richtig löcherig, dann gehe ich da rein. Wenn die mich erwischen, dann weiß ich, was kommt. Sie sagen mir, ich darf da nicht rein. Dann sage ich, ja, tut mir leid, so wie der Zaun aussieht, ist das nicht mehr erkennbar. Dann redet man ein bisschen vernünftig miteinander, dann kriegst du einen Platzverweis und das war's. Ja gut, aber dein gesunder Menschenverstand müsste dir aber sagen, da ist ein Zaun drum und da ist ein Loch und trotzdem habe ich da nicht reinzugehen. Ich meine, du fährst auch nicht mit dem Auto in den Wald, nur weil kein Schild steht. Nee, das stimmt tatsächlich so nicht. Du darfst hier, das ist gerade, weil ich es hier kenne und ich die tatsächlich bei der Gemeinde auch gefragt habe. Wir haben hier ja das Bundeswehrgebiet vor der Tür. Die ehemaligen Bunker. Ja. Alles Munitionsbunker. Und da waren irgendwann die ersten Löcher am Zaun, zwar richtig größere dann schon. Und dann habe ich auch mal gefragt, doch, ja, wenn erkennbar ist, dass das nicht mehr gepflegt wird, darf man da rein. Und die Gemeinde hat irgendwann sogar offiziell in der Mittwochszeitung bekannt gegeben, ja, kann betreten werden. Frag keinen, da sagt keiner mal was. Wenn es hochkommt, kann der Förster kommen und sagen, du hast da nichts zu suchen. Das ist tatsächlich möglich. Na gut, wenn aber, das geklärt ist, gar keine Frage. Aber ich sag mal, ansonsten. Na, wenn der Zaun tatsächlich derart Löcher ist und offensichtlich nicht mehr gepflegt wird, und das ist eben, das kann man ja beurteilen, wenn man vernünftig ist. Wenn da das 10. Loch drin ist und nicht gepflegt wird, ja, dann achtet, dann darfst, dann kann dir auch keiner mehr was. Das kannst du es tatsächlich drauf ankommen lassen. Ja, aber wie war das denn bei diesem Masten, der da im Wald stand? Da war soweit doch auch ein Zaun und ja, der war komplett weiß, niedergelatscht. Ja, so viele Löcher drin. Ach so, das hörte sich so an, als wenn der Zaun komplett da niederlag. Ja, Es gibt natürlich auch so Varianten wie, als das früher mit Cachen natürlich noch nicht so extrem war, kam das ja auch nicht raus, aber in der Nähe von Lüneburg war so ein Cosmic Bob hat er viel früher gemacht, den kennt heute fast keiner mehr. Und da war so ein altes unterirdisches Lager, da haben die früher irgendwelche Chemikalien drin gehabt und später war es Farbe. Und da wurde die Tür, da war so ein Loch, da konntest du durchkriechen rein. Dann wurde das zugeschweißt, kannst drauf wetten. Eine Woche später war das wieder aufgeschlitzt. Dann wurde das wieder zugeschweißt. Das ging so wöchentlich, ehrlich. Das war schon lächerlich, das Ganze. Also wenn du da erzählen wolltest, dass dir nicht klar war, dass du da nicht rein darfst, das hätte dir keiner mehr abgenommen, ja. Also das war echt schon sehr eigenwillig. Ich muss gerade gucken, jetzt tut sich hier so viel im Chat. Haben wir was Wichtiges gesagt? Ja, ja, genau. Mika sagt, ja, Vertical Limit. Ja, da hätte ich gerne den Zaun mal gesehen, weil und auch was da genau rausgekommen ist. Das Problem ist immer, die erzählen immer ganz viele, ganz vieles. Und wenn du dann genauer hinhörst, dann kriegst du ganz oft mit, ja, da war dann ein Loch im Zaun. Ja. Und das wurde dann mal eben dazu erklärt, dass das eigentlich nicht mehr zu sehen war. Da bin ich immer, da der Zaun nachweislich nur rudimentär vorhanden war. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber na gut, das wird man jetzt eh nicht rechtlich abschätzen. Ich bin auch kein Rechtsverdreher, aber mir ist das mal so vorgetragen worden, wenn halt eine sogenannte Einfriedung zu erkennen ist, und das kann halt auch eine Hecke sein mit großen Lücken dazwischen, dann ist es halt ein Grundstück, was irgendjemandem gehört, und dann hat man da nicht drauf zu gehen. Fertig. Ja, jetzt machen wir das über 8 Jahre, und oft genug habe ich das gehabt, auch mal zwischendurch, dass einer kam, der sagt, nee, sie haben mir nichts zu suchen, dann gehe ich da runter. Und ich kann bis jetzt sagen, da wäre noch nie einer auf die Idee gekommen, eine Anzeige zu erstatten. Solange ich mich höflich benehme und dann gehe, wenn ich jetzt anfange, da rumzupuppen, ja, dann würde ich irgendwann eine Anzeige haben. Aber das ist wieder so dieser Teil gesunder Menschenverstand. Man muss mal einfach miteinander reden. Naja, und dazu kommt ja auch Hausfriedensbruch, ist es ja, wenn du jetzt sagen kannst, pass auf, die Hecke, die habe ich als solche nicht erkannt, weil die alt und ungepflegt ist. Ja. Tut mir leid, und gehst dann runter. Dann ist das noch kein Hausfriedensbruch. Das mache ich doch auch, wenn du spätestens, wenn du angesprochen wirst, und dann gehst, ja. Ja. Wir hatten hier in Hamburg, einer muss es über eine 2 Meter hohe Mauer ins Gebäude, ja gut. Wenn ich da dann noch versuche, irgendeinem zu erzählen, wusste ich nicht, dann muss ich entmündigt werden. Dann sehe ich auch so, ja. Naja, muss sie eh jeder mit sich selbst ausmachen. Also bei manchen Sachen weiß ich es nicht mal. Habt ihr mal gehört von Kohlekraft? Nee. Schon, das ist sonst nämlich relativ bekannt. Da ist jetzt schon lange dicht, aber... Ich hatte es bei euch gehört. Ja, ist ein Gestachter und ich weiß nicht, ob man da rein darf oder nicht. Ist mir bis heute nicht klar. Du nimmst einen Fußrast, geht da hoch und da ist dann eine verrostete Leiter, die nach unten führt. Darf ich da nur rein oder nicht? Mein gesunder Menschenverstand sagt natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil wenn ich bei dir ums Haus gehe und sage, Mensch, du, die Hecke, die ist aber schon ein Jahr nicht geschnitten, nee, und da ist ein Loch im Zaun. Wir reden nicht vom Zaun. Nein. Und schon sitze ich bei dir auf der Terrasse, ne? Nein, wir reden nicht vom Zaun. Wie Jörg, du gehst über eine riesige... 3 Wochen Urlaub und schon ist es hier in Lost Place. Nein, du gehst über eine riesige Wiese und da ist gar nichts. Da ist nur ein Fußweg lang. Da ist auch kein Gebäude oder irgendwas. Und du gehst an der Elbe. Und dann ist plötzlich so ein Geländer zur Elbe und davor sind so normale Roste im Boden. Da ist auch kein Gebäude, null. Also wir reden nicht von irgendeinem Zaun überschreiten. Und du hebst so einen Fußrost hoch. Und darunter ist eine Leiter und führt dich einfach in so ein altes, unterirdische Kühlbereich vom Kohlekraftwerk. Jetzt ist die Frage, da ist kein Schild, da ist nichts. Gut, Leute wissen schlicht nicht, dass da unten was ist, deswegen geht da keiner runter. Aber ist das jetzt verboten? Ich wüsste es nicht. Also ich würde sagen, im Grundsatz erstmal ja, aber... Ja, aber mit welcher Begründung? Was mich jetzt nicht davon abhalten würde, da runter zu gehen, das ist gar keine Frage. Darum geht es gar nicht. Aber wie soll man darauf kommen, dass das verboten wäre? Also bei mir, ich bin ja unheimlich viel auf Lost Places unterwegs, durch die ganze Fotografen-Seite. Und ich weiß, jeden Lost Place, den ich betrete, da weiß ich, eigentlich darf ich es nicht, Punkt. Das ist erstmal so mein, wie ich mich bewege und wie ich mich benehme, wenn mich einer sieht. Und ich habe es jetzt auch, wie du schon sagtest, noch nie Probleme gehabt. Also nee, also man trifft mal welche, aber muss dann, ich weiß noch, gerade in Hannover haben wir diesen damals, wie hieß der? Kalter Reifen. Kalter Reifen. heimlich hinten über die Mauer und was haben wir uns? Und damit uns ja keiner sieht. Ja. Und auf der anderen Seite schieben sie die Absperrung zur Seite und ganze Menschenmassen kommen da rein. Kinder, das war ja schon lächerlich. Mit Kinderwagen und Hunde. Ja. Und da war richtig Ballett. Oppi und Enkel und Oppi erklärte dem Enkel, wie man Scheiben einschmeißt. Ja. Ernsthaft, mitten irgendwo auf dem Gelände. Guck mal, ich zeige dir das mal. Nimm Steine und schmeiß da oben die letzten Gläser ein. Ich bin gleich fertig wieder. Also kalter Reifen fand ich da großartig, das Gelände. Da ist auch eins von den Gebäuden, meine ich, eingestürzt, das, wo der Cash mit drin war damals. Eins ist von selber mal eingekracht. Ja, ja, da war obwohl, doch, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob das nun durch die Sprenglöcher schon war oder nicht. Oder die waren jedenfalls dabei, das sowieso zu sprengen. Ach so, okay. Und das ist irgendwie halt eine Woche vor, ist das selber zusammengekracht. Ach, was eine schöne Location war das damals. Das hat Spaß gemacht, ja. Da muss ich sagen. Da haben wir auch viel Spaß. Ich glaube, das war mein 30. Cash. Das war ganz am Anfang. Na gut, ich wohne gegenüber gleich. Darum hatte ich dann gesehen, dass da. Aber nicht auf dem Gelände, oder? Nee, ich konnte aus dem. Ich wohne ein Dorf quasi weiter, also hinterm Kanal. Und da konnte ich halt auf das Gelände. Der war auch sehr schön. Kalter Reifen war. Nee, Kalter Reifen 2 war das, glaube ich, hieß der. Ne? Gab es da zwei von? Ich weiß nicht. Kalter Reifen 2, 1 und 2 gab es, ja. Und das war Kalter Reifen 2. Ja, den zweiten haben wir dann gemacht, ja. Mit Pixel und Co. Genau. Mein Gott, der ist heute auch schon. Mit der Kescherin verheiratet mittlerweile. Na. Sie ist, das stiftet auch Ehen. Ja, Häschen, ne? Wie lockt ihr denn so Caches, die ihr so richtig scheiße fandet? Ich finde die Frage eigentlich nicht gefallen, es einfach trifft's nicht. Oh. Also kurz auf jeden Fall erstmal. Und liebevoll. Also ich versuche natürlich immer freundlich zu sein. Weil ich es ganz fürchterlich finde, was da zum Beispiel in der grünen Hölle abgeht. Und wenn sich die Leute wirklich aufs Übelste beschimpfen, obwohl sie sich überhaupt nicht kennen. Das ist immer ganz, ganz schwer. Weil sie sich nicht kennen wahrscheinlich. Weil sie sich nicht kennen, genau. Das ist wahrscheinlich der Punkt, genau. Ich finde das immer schwer, da irgendwie rumzuätzen oder so, weil ich ja auch nicht weiß, was dahinter steckt oder wer dahinter steckt. Mhm. Und ist es womöglich ein Kind? Und wenn da ganz viele Rechtschreibfehler im Listing sind, ich meine, vielleicht ist der Bengel erst 11 oder so, ne? Und fand das eine ganz tolle Idee und dann kommt man da hin und macht den satt. Ja, ist blöd, ja. Also, kurz. Und der Bengel kennt die Hälfte von den Kraftausdrücken gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, also kurz, aber hoffentlich nicht unfreundlich. Und du? Dir gefallen alle. Mache das ja ganz einfach. Also ich bin bekennender Kurzlogger. Also auch wenn es Caches sind, die wirklich toll sind, logge ich eigentlich immer relativ kurz. Mhm. Wobei immer ich eigentlich immer schreibe, halt auf kurzer Runde gefunden. Mhm. Oder halt auf einen schönen Cache nach Mittag gefunden. Danke für den Cache. Ich bedanke mich also für seine Mühe, die er gemacht hat, und das war's. Und eigentlich, wenn einer wirklich scheiße war, dann schreibe ich halt nur danke für den Cash, weil er hat ihn ja gelegt schließlich. Ja, klar. Er findet ihn ja toll. Sonst hätte er ja keinen gelegt. Also bedanke ich mich, dass er ihn gelegt hat. Kommentiere es aber nicht weiter, weil ich habe da irgendwie, das ist so, ja, weiß ich nicht. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, wenn keiner was sagt, dann merkt er auch nicht, dass der Cash scheiße ist. Ja gut, aber er findet ihn vielleicht toll und 10 andere auch. Und da hatte ich noch keiner für? Für meine Kurzlogs? Ja. Nein. Staub. Und ich logge schon ganz, ganz, ganz lange. Eigentlich immer nur kurz. Weil das Problem ist ja auch, ich weiß nicht zum Teil, was ich schreiben soll. Also selbst wenn ein Cache wirklich überragend war, der mich also richtig so, oh, der war toll, dann schreibe ich, dann kann ich nur schreiben, ich bin völlig begeistert, vielen, vielen Dank für die tolle Runde, Gruß der Olli. Weil ich weiß, was du meinst. Und andere schreiben dann so, bei schöner Sonne sind wir losgetigert in einem Fünferrudel und Tante Clara hatte zum Glück Kaffee mit, weil die Runde war doch länger als gedacht, weil sie so schön war. Und ja, und dann kommt dann ein Log, 4 Notes und im Endeffekt sagt es genau das gleiche aus wie ich. Ja. Mensch, tolles Ding, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, ich habe ein einziges wirklich sehr, sehr langes, das war natürlich bei Nothing But Stones, klar. Ich finde das auch toll, wenn Leute lange loggen. Ich benutze immer diesen. Dafür wurde ich hier echt schon doof angemacht. Na gut, aber im Endeffekt machst du nichts anderes wie ich. Du sagst, du warst erfolgreich und du bedankst dich dafür, dass er den Cash gelegt hat. Und das ist ja auch so oft, dass Leute sagen, naja, ich habe mir da so viel Mühe gegeben und ich möchte bitte auch, dass die Leute nicht kurz loggen. Ja gut, wenn du dir viel Mühe gegeben hast, ist das überhaupt gar nicht mein Problem. Das ist mir scheißegal. Und wenn du 8 Wochen an dieser Büchse gebastelt hast, mir ist das egal. Du hast den Cash für mich gelegt, ich habe ihn gefunden, ich habe mich für bedankt, fertig. Und wenn er meint jetzt, weil er da 8 Wochen gebastelt hat, dann hat er, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Ja. Ja, das hast du echt schön auf den Punkt gebracht. Also ich habe hier sogar, ich wurde hier sogar bepöbelt, weil ich, nee, auf Facebook war das, wurde ich bepöbelt, weil ich hier einen Nachtgast vor der Tür hier keinen Favoritenpunkt gegeben habe. Der wollte halt, sein Ziel ist, glaube ich, er möchte von jedem, er möchte der tollste Owner Norddeutschlands werden und deswegen sollte halt jeder, der da hingeht, auch einen Favoritenpunkt für den Cash vergeben. Und hatte es bis dahin wohl auch. Und nun war ich der Erste, der relativ kurz gelockt hat. Gar nicht böse, sondern also nicht nur diesen Standardlock, sondern etwas mehr, weil ich den schon gesehen habe, dass da Mühe reingeflossen ist. Aber hatte jetzt keinen Favoriten gegeben, weil er für mich als Gesamterlebnis eben nicht so war. Und dann war er da sehr angepisst. Andersrum stören mich aber auch die Loks bei mir nicht, wenn einer TFDC schreibt oder so. Das wäre die nächste Frage. Nein, das stört mich gar nicht. Das ist schade. Überhaupt kein Konfliktpotenzial, nee. Das ist so. Na gut, ich lege ja den Cash nicht, um tolle Loks zu bekommen, sondern ich lege den Cash erstmal, weil ich selber dann Spaß hatte, den mal zu legen und halt anderen oder der Community auch irgendwas zu geben. Und wenn, viele viele verstecken, aber weil sie wollen tolle Loks haben, merkst du. Also das, ja, ist da auch okay, aber das ist halt nicht, ich bin da nicht so. Steht schon im Listing da drin, keine Kurzloks sind scheiße, da ist ja mal das Bild abgebildet. Ja, was für ein Bullshit. Aber irgendwie würde mir bei so einem TFTC bei manchen meiner Caches doch so ein bisschen Rückmeldung fehlen. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie dafür gefeiert werden will oder sowas, sondern einfach wenn es jemandem nicht gefallen hat, dann so irgendwie so einen ganz kurzen Satz, warum eigentlich nicht? Also was hat ihm nicht gefallen? Oder so von wegen, war nett, dann weiß ich, okay, dem hat's gefallen. Aber bei TFTC finde ich, das ist so völlig neutral. So irgendwie hat ihm das wohl doch nicht gefallen und das mache ich mir jetzt nicht sagen. Also frag doch mal nach. Da fehlt mir schon, ich kann Bock dann. Ja gut, das ist dann auch wieder so ein bisschen. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie weit ist man bereit zu sagen, also war ja ganz nett, aber irgendwie doch so nah an der Parkbank da und beim Altenheim, Mensch, beim Essen gucken die da drauf und so. Die Frage ist immer, wie reagiert der Owner? Ja. Der fühlt sich am Grundsatz erstmal angepisst, weil sein Heiligtum ist 90%. Ja, ist befleckt. Genau. Ja. Und das, ich habe da einfach keine Lust. Ja. Das kann ich beim Event machen. Beim Event kann ich mal sagen, du Mensch, pass auf, Horst, Kalle, bitte Buck oder wie auch immer, das vom Altenheim, das geht gar nicht. Auch wenn die sich alle freuen, wenn ich dadurch hier Rabatte auf allen Vieren juckel, aber das geht nicht. Und dann kann man drüber sprechen, aber das ist halt... Ja, aber das man nicht. Vor den Damenfenstern. Ja, genau. Aber ich sag mal so, in der Internetwelt ist das halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also finde ich jedenfalls. Und darum, ich ab und zu lasse ich mich nochmal dazu hinreisen, so 90% schreibe ich auch keine negativen Logs mehr. Ich kann Marco verstehen. Ist auch ein Standpunkt, natürlich. Aber mir geht's genauso. 90% der Owner reagieren bei dem Hauch einer Kritik wirklich sofort angepisst. Und ich habe keine Lust auf diese Diskussion. Ich will Cash suchen. Und eigentlich möchte ich hinschreiben, wenn er mir nicht so gut gefallen hat. Warum oder nicht? Aber einfach nicht mal böse. Jetzt habe ich hier einen Multi gelockt. Ich konnte die Station 1 einfach nicht lesen. Und hat auch reingeschrieben, erstmal hat's mir an den Dornen die Jacke zerrissen. Dann war es da unten drin ja auch noch dreckig, siffig und ich konnte die Zahlen nicht lesen und dann bin ich halt nach Hause gefahren. Und das habe ich auch wirklich so in dem Wortlaut, also nichts Beleidigendes oder so. Entschuldigte sie sich, dass die Jacke zerrissen ist? Nee, das braucht sie gar nicht, kann sie ja nichts für. Das war einfach nur eine Situationsbeschreibung, warum mir der Cash halt nicht gefallen hat. Aber ja, Kritik ist schwer. Das ist immer. Ja, deswegen dann lieber echt mittlerweile, ja, dann resigniert man ja. Ja, ich resigniere jetzt. Okay. Solange du hier nicht eskalierst. Nein, resignieren. Deswegen machen wir auch Pause. Wir reden immer viel und in unserem Podcast und trotzdem ändert sich nichts. Du hast das Gefühl, das ist alles von Ofen. Na. Doch, wir haben noch keinen bekehrt, nix. So, keiner aufgehört zu cashen, um ein bisschen mehr Platz im Wald zu haben wieder. Erst bei den Filmdosen sind die Gäste resistent. Behaupten, dass sie wasserdicht sind. Ja, kommen irgendwelche Gäste mit wasserdichten Filmdosen, ist ja. Olli, wo liegt die? Komm, was sag mal, Scheiß. Den GC-Code hast du doch bestimmt auswendig gelernt. Das Problem ist ja, die ist jetzt hier abgesoffen im Winter. Zugefroren. Nach 6 Jahren. Das war bestimmt so eine weiße, ne? Weiße, durchsichtige mit. Nein, das war die eigentlich wasserdicht. Das Problem ist nämlich, wenn die Leute im Regen loggen. Ja, und das Wasser da einmal reinkommt. Das Wasser da rein und du machst zu. Das ist ganz oft so, ja. Stimmt tatsächlich. Ja, gut, da hilft ja auch keine Lock-to-Lock. Ein Lock-to-Lock, wenn die im Regen auf ist, da pisst rein, der macht zu, die liegt drei Wochen. Das ist dein Problem, ja. Kannst einen Fuchs rausholen. Ja, aber bei Filmdose ist schon extrem, weil die meisten sind ja auch noch so, das geht ja schon im Prinzip mit der Auswahl los. Ich gucke nicht nach einem vernünftigen Behältnis wie ein Paddling, sondern ich nehme mal, was ich gerade in der Schublade liegen habe. Und genauso sind diese Filmdosen meistens auch verlegt. Oben mit der Astgabel, dreimal Regen, dann schwimmen die da schon, kannst auch oben ein kleines Fähnchen raufstecken, sie auf diesem Schiff. Und dann machst du die auf und dann spritzt das erstmal durch die Gegend. Im Winter holst du die raus. Ein einziger Eisblock. Oh. Dann kommen auch noch 15 Lokbücher drinne. Da ist ja auch nicht das. Ich finde das ja okay, wenn einer neun Lokstreifen mitbringt. Ich finde das schon immer bedenklich, weil es nicht der eigene Cache ist, aber da kann man drüber streiten. Aber jetzt wird nicht ein alter Lokstreifen mal rausgenommen und dem Owner per Post zugeschickt oder so. Nein, 45. Lokstreifen, immer noch rein in die Dose. Weißt du, das ist so geistesgestört. Also aber. Heute hatte ich auch wieder so eine Dose. Ich glaube, da waren 7 Streifen drin. Ich war kurz davor, die ganze Scheiße zu nehmen und den Müller zu versenken. Aber ich bring's einfach nicht über, mich in den Cache zu beschädigen. Das geht einfach nicht. Aber ich verstehe es nicht. Und dann ist der Owner nachweislich 2 Jahre nicht mehr beim Cashen, ist egal. Da kommt der nächste Lokstreifen rein. Diese Dose wird in 20 Jahren immer noch da sein. Nur damit sie alle ihren Punkt kriegen. Da ist kein einziger, der das Ding mal einsammelt und SBA lockt einfach. Nix. Nur dafür haben wir in Braunschweig Caches. Da ist gar keine Dose mehr da. Da ist nur eine grüne Wäscheleine und da locken auch. Da schreiben sie alle. Ich habe die grüne Wäscheleine gesehen. Ja. Das ist doch absurd, oder nicht? Ja. Ich meine, bei manchen ist es ja noch witzig. Wir haben in Hamburg irgendwo so einen in der Kunsthalle da. Ich glaube, der Owner ist jetzt seit 3 Jahren nicht mehr aktiv oder so. Und dieses Ding hat er irgendwo im Schließfach da liegen, also ein Mystery. Den musst du erstmal lösen, damit du weißt, wo du hin musst und so. Da verrate ich jetzt gar nicht so viel. Und der liegt ja immer noch. Also diese Kunsthalle muss auch Bescheid wissen, weil dieses Schließfach ist offen. Also, und der liegt ja seit ich glaube 2005. Okay. Also, das fand ich ja so geil, irgendein Podcast, ich glaube, das war sogar beim Mönk damals, der hatte den ursprünglichen von dem GC77, der den gelegt hat. Und der hat ja nie gecached. Der hat ihn ja damals gelegt und hat nie wieder gecached. Ja, und den hat ja ein anderer. Zumindest nicht mehr lange, also war kurz danach. Genau. Den Blackie war das. Den fand ich auch witzig. Der GV den nicht. Ja, stimmt. Und der Vorgänger war, der wollte aber wieder anfangen, sagte er damals, ne, im Podcast zumindest. Das ja, war, und der war ja auch irgendwie 7, 8 Jahre nicht aktiv und der war total geil zu hören. Ne? Es gibt Multis, was ist denn das? Der war total von der Rolle, weil der. Den fand ich auch einmal gelegt und fand ich total irre. Stimmt, den habe ich auch gern gehört, ja. Das war. Den fand ich auch richtig gelungen, den Typen. Es gibt so ein paar, die wünscht man sich als Podcaster, als Gast. Ja, es ist schon. Kannst nicht viel verkehrt machen dann. Wo waren wir denn? Wie macht sich dann euer Geocaching-Verein? Der läuft. Wir wollen jetzt so ein bisschen auf Promotour gerade, ne? Genau. Die Werbetrommel rühren hier. Auf Pornotour? Promo? Auf Homotour. Was der mit macht. Rosa Shirt macht. Wieder. Nichts macht er, ne? Also Voraussetzung ist bei uns Motorrad, damit man mitmachen darf und den 4-Füßler-Stand beherrschen. Und Premium-Mitgliedschaft wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, ist das sowieso. Ja, klar. Aber 1 Euro. Nicht einen Dollar bezahlen. Ja, ist egal. Hauptsache Premium, um halt Geocaching auch so ein bisschen zu supporten. Ja, man muss ja das Hobby unterstützen. Genau. Aber es ist ja nicht das Hobby, sondern Groundspeak. Liest das von JR, dann wirst du wieder erstmal auf den richtigen Weg gebracht. Was das alles bedeutet mit bezahlen und was für eine Sauerei das ist, dass sie so viel Geld nehmen. Also die wollen auch die Weltherrschaft. Ziemlich eindeutig. Pinky and the Brain. Was machen wir heute? Die Weltherrschaft von uns reißen. Ja, das hat Groundspeak schon getan, wenn ich das manchmal lese in den Blogs und so. Also mit eurem Club seid ihr jetzt auf bestem Wege drin. Das läuft. Ja, das wird nicht lange dauern, ja. Ne, wir haben nur Probleme mit den 2 Leuten halt, weil was braucht man als Verein? 7 Leute? Ich glaube, ne? Nein, aber ich halte. Mika, das war, glaube ich, eher ein Scherz. Was heißt jetzt? Was denn? Ihr habt einen Geocaching-Verein, ist er gemeinnützig anerkannt? Oh, scheiße, das ist so schnell geht das, ne? Ja, natürlich. Mika will raus jetzt hier. Mika will eintreten, Mensch. Nein, Mika, wir haben keinen Verein. Das war Spaß. Das sagen sie jetzt. Ja. Aber jetzt haben viele schon abgeschaltet, nachdem sie es gehört haben. Ja. Vielleicht so, oh nein. Das sind hier 2 Schmucken hier. Oh. machen, diese rosa Flamingos, ey. Ja, Kescher Hotline und genau. Probleme, wir lösen sie. Also ihr Nein. werdet zu Hause erwartet. Ja. Sicher. Ja, ja. Ich halte davon gar nichts. Ich auch nicht. Ich halte generell von Vereinen nicht so viel. Ja, weiß ich, muss das nicht haben. Also, wo die kommen, was jetzt, kommen schon, jetzt mehr, ne? Also sind jetzt echt. Ich glaube, der zweite ist im Kommen oder der zweite ja, ist. Ja, genau, da. Ist irgendwie schon in diesem Ab, du musst ja irgendwie das anmelden und die ganze Scheiße. Ja. Genau. Und, irgendwo ist noch einer, uns hat doch einer eine Mail geschrieben, habe ich dir auch weitergeleitet, da fand ich ganz nett von dem. Der hat uns sehr gelobt, weißt du, wen ich meine? Der hat uns gelobt, aber der wollte keinen Verein gründen. Doch, der hat aber auch einen Verein vor der Tür. Er schrieb ja auch, ob ich jetzt im Urlaub, wenn ich vorbeikomme, könnte ich auch vorbeikommen zur Vereinssitzung. Das habe ich echt überlesen. Ja, das meint er aber auch als Scherz. Also, aber die haben auch einen Verein da. Ich glaube in Erfurt oder so. Also überall sprießen die jetzt aus dem Boden. Was immer die, ich habe den Zweck noch nicht durchschaut, da gebe ich mir Mühe. Aber. Nee, ich auch nicht. Und wie gesagt, wenn ich in einen Verein gehe, dann will ich mit anderen Leuten Fußball spielen oder sonst was machen. So aber mit anderen cashen, ist so. Ja, aber das kann ich auch so. Ich kann ja auch so irgendwen anrufen und sagen, hey, wollen wir nicht cashen gehen? Und ja, bei Fußball auch, also das ist ja. Ja, aber da braucht man immer 11 Leute. Mir, ja. Also ich glaube, Mika hat, glaube ich, auch einen Verein gegründet. Wenn 11 ich Freunde sollte ja? sein. Für dieses Berliner Mega-Event da. Echt? Ja, ja, in Wirklichkeit will er ja auch die Weltherrschaft. Also ich glaube ja. Mika, wolltest du eintreten? Hast du ein Motorrad? Kannst du einen Vierfüßlerstand? Nee, ich glaube, die haben für das Berliner Mega haben die, glaube ich, auch einen Verein. Gegründet. Ja, wahrscheinlich, aber wegen der, wollte ich gerade sagen, wegen der Geldgeschichte ja. und. Ja, die wollen damit viel, viel Geld verdienen und wollen dann später die Weltherrschaft beim Geocaching übernehmen. Ja, Mika, wir kennen dich. Nein, ich halte auch nichts von. Schrecklich, also ich. Also ich bin auch sonst in keinem Verein. Warum sollte ich auf einmal in einen Geocaching-Verein eintreten? Ja, da sollst du ja nicht eintreten. Es geht ja darum, dass sie uns vertreten gegenüber Behörden und unsere Interessen vertreten und so. Ja. Ja, aber dafür brauche ich doch keinen Verein. Doch, damit du mit einem Ansprechpartner da hast. Das ist so die Begründung. Ja, aber das sind ja dann meistens Leute. Der schreibt nichts mehr zu Vereinen in die Shownotes. Sehr schön. Die Leute, die uns dann vertreten, das sind ja meistens Leute, die im wahren Leben, ja, weiß nicht, nichts zu tun haben oder so keine Verantwortung haben. Das hast du nett gesagt. Ja, die sich irgendwo profilieren müssen. Ne? Und das, ja, hat sie gerade 2000 neue Vereine geschaffen. Nee, also ich, ja, es tut mir leid. Also. Ich bin auf deiner Seite, das muss dir auch nicht leid tun, um Gottes Willen. Also, aber es ist für Deutschland zu sagen, höre ich einfach gerne. Also die, die von nicht abgeschaltet haben, die hast du jetzt auch noch gegen dich abgebracht. Ich werde Kassenwart. Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Also, um Gottes Willen, ich bin da völlig da auf der gleichen Schiene. Der Sinn geht auch an mir vorbei. Also wir sind genug Wahlvolk und darüber schon vertreten. Ich glaube einfach, auf Dauer werden die sich überlegen, inwieweit sie die Geocacher wirklich gängeln wollen. Ist immer die große Angst, dass das alles gesetzlich geregelt wird. Ich habe diese Angst gar nicht so sehr, weil das sind Politiker und die überlegen mal ganz kurz, wie viele Geocacher sind das eigentlich so in Deutschland? Und wenn sie dann die Zahlen hören, ich glaube, dann werden sie sich sehr gut überlegen, ob sie das alles gängeln oder lieber nicht. Ich finde auch die Jäger immer so witzig. Die tönen überall rum, dass sie viel mehr zu sagen haben und bla. Ich wäre an der Stelle mal ganz ruhig. Das ist pro Wald ist das ein Jäger und 1000 Geocacher. Und er hat seine Sachen alle offen im Wald stehen. Die Jägerstände. Also ich wäre da immer sehr, sehr vorsichtig mit sowas. Ob ich da echt auf Konfrontation gehe oder nicht lieber mich mit den Leuten unterhalten würde. Ja, das ist richtig. Obwohl ich darf das nicht sagen, er wird hier irgendein Jägerstand abgefackelt, dann bin ich das gewesen. Also werdet ihr auch keine Vereinsmitglieder, gehe ich mal von aus. Ups, im Chat sagt Tönnis gerade, es gibt 6 Vereine. Da bin ich jetzt aber doch ein bisschen baff. Dann schmeißt Tönnis aus dem Chat. Kann Tönnis dann nicht mehr, dass es 6 Vereine gibt. Ja, das ist aber die schlechte Nachricht gebracht. Und der Überbringer schlechter Nachrichten wird geköpft. Nee, lass den Tönnis da mal drin. Der hat mich auf einen guten Weg gebracht vor ein paar Jahren. Seine Aussage. Ja, aber die Sacknase hat mal so einen schönen Podcast gemacht. Der Einzige, der mal ein bisschen gegen angepöbelt ja, hat. Und warum machen sie das? Bin ich auch sehr schade drüber, ja. dass der nicht mehr weitergemacht hat. Also, Tönnis, du hörst, wird Zeit, dass du mal wieder was machst. Haben wir noch was? Jetzt sind wir voll Verein verlieren. Was? Ob sie die Regel beugen würden, ja, lass mal. Ich glaube, die Frage hat sich schon erledigt. Könnt ihr mit solchen Codes wie PSB1C1 was anfangen? Da, Tönnies fängt mit Worten aus dem grünen Forum an. Arsch, hat er geschrieben. kann ich nicht, nein. Gar nicht. Also seid ihr keine Numismatiker? Also ich habe Münzen. Coins. Ja, ihr habt jetzt Münzen. Ich hab, jetzt klingelt das. Jetzt habt ihr jeder eine mehr. Fast. Dankeschön. Ich hätte gerne die schwarze. Cool. Die haben wir nicht mehr. Irgendwann habe ich nur noch diese. Hast du nicht gemeckert, cool, mal, dass keiner die schwarze hat? Ja, deswegen habe ich nur noch gesagt, ich nehme keine schwarze. Deswegen habe ich nur die Scheiße über da gekauft. Vielen Dank. Da, dafür nicht. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Nein, also es ist so, dass ich Coins habe. Ich habe ein paar Coins geschenkt bekommen. Darüber habe ich mich ganz, ganz dolle gefreut. Hab auch ein paar Coins losgeschickt in der Euphorie ganz alle am weg. Anfang und habe gehofft, dass sie wiederkommen. Und die letzte ist jetzt in Australien gerade von einem aus einem Cache geholt worden, wo sie super lange lag. Und da hatte ich gehofft, jetzt geht die Reise weiter. Und seitdem ist sie bei dem Typen und ja, verschollen. Ja, und das Problem kann man irgendwo. Das gleiche mit TBs. Also echt? Ich habe zwei TBs auf Reise geschickt, die sind auch beide weg. Ja, mittlerweile ist bei mir auch einer. Der andere ist ein Magnet, der wirst nicht so schnell los, aber einer ist auch weg, ja, eine Festplatte. Ja, ein Schweizer hat den mit nach Amerika nehmen wollen und dann habe ich ihn gefragt, wie es denn aussieht. Und da sagte er, ja, er hätte das in irgendeine Dose geschmissen in New York und das wäre aber ganz offensichtlich die falsche Dose gewesen und er hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, wo die ist und was das war. Und das war gar kein Cash. Ja. Also es war ganz, ganz... Der hat eine Filmdose gesehen, komisch. Hat das Ding da irgendwie reingeprügelt und... Richtig, ja. Also schade eigentlich, aber... Ich nehme es auch mit, wobei ich auch immer ein ganz schlechtes Gewissen habe. Ich gucke ja dann auch immer nach. Also ja. Ich nehme die dann immer auf die Watchlist, wenn ich die abgelegt habe. Und mir ist es tatsächlich passiert, ich habe eine Coin bekommen. Die war aus Amerika und als wir nach Amerika gefahren sind, habe ich die mitgenommen, habe die in allen Caches abgelegt und die hat also eine richtig lange Reise gemacht und habe die vor dem Zion Canyon abgelegt, ja. Im Cache, und die ist weg. Und das ist so ein blödes Gefühl. Ja. Ja, und also, boah, das geht gar nicht. Und deswegen überlege ich immer, nimmst du die jetzt wirklich mit und legst du die ab oder lässt du die nicht einfach liegen? Also ich finde es schade eigentlich. Also ich schleppe sie immer alle mit, was ist mir dann auch egal, wenn sie wegkommen, haben sie Pech, also ist nicht meine Schuld. Aber bewegen tue ich sie schon, ja. Und Heike will sie sich immer einmal angucken, bevor ich sie in den nächsten Cache lege. Die finde ich immer ganz witzig zum Angucken. Und dann gehen die weiter auf die Reise. Richtig, das bei meiner Frau genauso. Selbst losschicken. Ja. Nicht mehr. Die sind alle weggekommen. Also das ist. Ja. Meine Frau interessiert immer, wo die überall schon waren. Die reist immer so gerne und die sagt immer, wo war diese Coin schon, wo war der TB schon? Und nee, das brauche ich nicht tatsächlich, Gott sei Dank. Wobei ich das ganz geckig finde, mit dieser Karte, wenn man das so sieht, dass sie wirklich schon durch ganz Europa gereist ist oder über andere Kontinente. Wie gesagt, ich habe die früher auch gerne losgeschickt, fand das mal gespannt. Und als das mit dem Discovered anfangen, hatte ich keinen Bock mehr, weil wurde da irgendwie hot Discovered, ich kriegte immer irgendwelche scheiß Mails. Mich störte das auf der Übersichtsseite, diese Discover-Dinger, weil es interessiert mich nicht. Und habe dann mal nachgefragt, die haben gesagt, ja, Discover ist in Ordnung. Und ich gesagt, gut, dann schicke ich halt nichts mehr los. Das ging. Und zwei habe ich sogar, die hängen da auch irgendwo hinten auf dem Tisch. Zwei habe ich tatsächlich wiedergekriegt. Also nach vielen Jahren sind die tatsächlich, 2006 glaube ich, also 6 Jahren ist die wieder eingetroffen hier. Da war ich echt froh und glücklich mal wieder. Das glaube ich, ja. Und der Rest ist alles komplett. Eine ist in Amerika und einmal im Jahr schreibt er mir, ja, jetzt wird er die bald wegkriegen, das geht jetzt seit 3 Jahren so. Ja. Also wenn ich den anschreibe, kriege ich auch eine Antwort, aber die Münze hat er immer noch. Jetzt habe ich sie irgendwann aufgegeben. Also ich hatte versucht, nach Kanada eine zu schicken. Ja. 6 Stück, keines angekommen. Ist der denn am Cachen, oder? Nö. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Das ist ein Amerikaner, ich schreibe ihn an, wie es denn ist. Ja, er hätte lange nicht und war krank und bla und irgendwas ist jedes Mal und ja, er würde jetzt bald und ja, dann nix. Also ist nicht nachvollziehbar. Also da sind auch komische Sachen. Also meine Coins sind auch alle weg. Also ich habe ein TB habe ich mal losgeschickt zum Nordkap und wieder zurück. Das hat 4 Jahre gedauert. Der ist auch wieder angekommen. Das geht aber noch. Und ich habe da echt Glück gehabt. Also ich habe einen Owner gehabt, der hat gesagt, hier, Mensch, pass auf. Und der ging durch Finnland. Mhm. Der hat mich auf Englisch halt angeschrieben und hat gesagt, pass auf, es ist jetzt total scheiß Winter und Wetter. Ich will ihn nicht raussetzen. Ich behalte ihn erstmal 3 Monate hier bei mir. Ja. Hat ein Foto gemacht und so hier irgendwie am Kamin oder was. Und, und also das hat wirklich gut geklappt. Der ist auch wieder zu mir nach Hause gekommen. Aber die Coins, die 4 oder 3, die ich losgeschickt habe, alle weg. Aber schicke ich auch keine Coins mehr los. Gibt es aber die Diskussion, dass es vielleicht gar nicht mal geklaut ist in dem Sinne, nee, sondern da Kinder das, sehen, die stecken die ein, weil sie nicht wissen, was es ist oder so. Irgendwas in der Richtung. Also ich glaube auch viele verbaseln die einfach, ne? Ich glaube gar nicht, dass auch es unbewusst, ja, unbewusst ja, dass das böse ist beim, genau, einmal, ja. Den Klassiker, ne, oder beim Rucksack auslisten. Ja, klar. Auf einmal so scheiße, ach du Scheiße. Irgendwer sagt auch mal, er musste richtig aufpassen, ist da zum Cash gekommen und hatte 2 kleine Kinder mit und die sind da sofort hin, tauschen natürlich gerne. Oh, die sehen die Coin und haben die in der Tasche. Oder hat er die irgendwann im Kinderzimmer durch Zufall gesehen und hat gesagt, oh nee, die müssen wir wieder weggeben. Ja. Also kann ich, also wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass das alles böswillig ist, um Gottes Willen. Was ich schade fand mal ist, oder was immer doof ist, wenn der eigene Cash gemuggelt wird und da mal ein Coins drin. Ja. Das finde ich immer so. Ich kann, klar kann ich da nichts für. Aber ich schreibe den nicht auch noch im Anhieb, so nach dem Motto, pass auf, der ist man ist aber weg. Irgendwie trotzdem. Naja. Doof finde ich das immer, letztens auch einer, mein letzter Coin, den habe ich auch angeschrieben, ich sage, du pass mal auf, ich kann, mal schreibst du es da, mal ist nicht da, was ist denn nun, ist das jetzt geklaut oder was? Kriegst keine Antwort. Ja. Und da sage ich mir mal, Mensch Leute, ey, das eine Sekunde mal eben kurz tippen, ist weg oder ist nicht weg, Punkt. Antwort tun ganz viele nicht, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Und ich habe die Leute dann halt selber angeschrieben, das waren also 3 Coins, die noch drin waren, die habe ich dann halt angeschrieben und dann haben wir gesagt, Leute, tut mir wirklich leid, eigentlich lag der Muggel sicher, aber ist halt trotzdem. Ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass die alle die Mails nicht kriegen. Also. Ja, da weiß ich auch nicht. Ist das Spam-Mail oder werden die weggefiltert vorher? Weil teilweise kommen die ja auch mit so kryptischen Zeichen an. Also Wenn ich so teilweise Logs kriege, dann ist immer der Betreff irgendwie super lang, immer 25.000 Zeichen und ganz kryptisch. Was ist das denn? Und das liegt dann weg wahrscheinlich. Ja, ehrlich, ernsthaft, also habe ich noch nie gehabt. Ja, und die gehen natürlich sofort ins Spam-Filter, ne? Ja klar, aber das war merkwürdig, die habe ich noch nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Du hast so ein SAP-Mail-Programm, ne? Dann würde es gar nicht rausgehen. Ganz selten kommt mal einer gar nicht an oder Publish fehlt, aber das fehlt dann meistens gleich allen. Also das ist, kann auch nicht so an uns liegen. Wenn man mal, siehst du, das passiert, wenn man mal GC.com irgendwelche Fake-Mail-Adressen hinterlegt. Ja, vielleicht. Sockenpuppen muss man da haben. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich finde, das gehört sich aber nicht. Man kann da kurz mal antworten. Ja. Das ist ja genauso, wenn ich irgendwelche Anfragen stelle, was jetzt auch auf die Lost Places geht, wenn ich manchmal versuche, offiziell irgendwas zu erreichen. Und ich schreibe den schon immer rein, so nach dem Motto, hier, bitte antwortet mir, auch wenn es nicht geht, nur dann weiß ich Bescheid, dass das nicht geht. Keine Chance. Krieg ich mal keine Antwort, ne? Und das finde ich mal so ein bisschen heutzutage, ich will auch keine Begründung, nur halt ja, nein, schönen Tag noch. Ja, die Umgangsformen sind... Das ist so ein bisschen, naja. Das auch nicht nur beim Cachen, also die Umgangsformen sind irgendwie insgesamt ist überall, ganz merkwürdig geworden, das fällt mir auch immer wieder auf. Selbst so in so richtig konservativen Bereichen, wir machen viel mit Immobilien, selbst da ist, also wenn du heute einen Notartermin hast, das hat erstmal noch überhaupt keine Bedeutung. Also der wird durchaus nochmal 2 Tage vorher abgesagt und nicht selten, also. Also da hat sich wirklich, weiß ich auch nicht, da ändert sich irgendwie was. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das hat jede Generation irgendwie so gesagt, dass alles schlechter wird. Ja, nicht schlechter, anders. Und was tun wir dagegen? Ja, gar nichts. Gar nichts, kannst du nichts gegen tun. Saufen. Kuchen ich essen. Weiß nicht, kann man nichts dagegen tun? Das versuchen nicht mitzumachen. Also wollte ich gerade sagen, also ich meine, man muss ja nicht auch noch draufschlagen, ne? Also das ist gerade diese Sache, wir hatten uns da vorhin im Auto drüber unterhalten, wenn 10 Leute gesagt haben, hier, das ist scheiße, dann muss ich ja nicht als 11. auch noch sagen, das ist scheiße. Ja. Dann weiß der Owner das. Oder ich kann es anders formulieren. Ja, ich kann es auch mal höflich versuchen zu formulieren. Oder sachlich oder ganz einfach sagen, was halt nicht so gut ist, ne? Ja. Und da muss man ja nicht, wie gesagt, der 25. in der Reihe sein, der nochmal draufhauen. Und das, wenn man passiert, das passiert sehr oft, wenn das erste Lock negativ wird. Danach merkst du, wie das richtig kippt und alle nochmal dann meinen, jetzt, da könnten sie auch nochmal. Das ist ganz merkwürdig. Das ist genau das gleiche mit DNF-Locks. Es kommt wochenlang kein Fund. Ja. Dann traut sich irgendeiner einen DNF-Lock zu machen und dann auf einmal. Ja, das weiß ich. Ja, stimmt. Das trifft es sehr. Ja, ist komisch. DNF scheint immer noch was Ehrenrühriges zu sein. Ich geht immer noch an mir vorbei. Na gut, ich habe da so meine speziellen 1-1er, die ich auch nicht finde. Das war ganz witzig. Also, das sind ja oft die schwierigsten, ne? Ja. Weil, ja. Ich meine, 1-1er sagt man normalerweise, das Ding, man müsste es da eigentlich drüber stolpern. Ja. Also ein 1-1er, den ich in 2 Minuten nicht gefunden habe, ist im Prinzip erstmal falsch eingestuft. Ja, gut, das ist aber auch gemein, wenn so ein 1-1er dann wirklich versteckt wird, ne? Ja. Das ist blöd. Ja, na klar, weil wenn du rechnest. Wenn der Kopf hintergeklemmt ist. Na klar. Ja, du rechnest, du kriegst dann einfach einen Cash. Ich meine, ich suche mir ja auch anhand der Schwierigkeit, wenn ich jetzt nach der Arbeit losgehe, dann nehme ich natürlich schon eher ein 1-1er als ein 3-3er, weil ich einfach keinen Bock habe, abends Arbeit jetzt in irgendeine Gulli, im Moment ist ja wieder modern, in irgendwelchen Gulliröhren kriechen zu müssen. Hauptsache dreckig machen, habe ich das Gefühl. Ja. Kann ich drauf verzichten nach der Arbeit. Da habe ich auch insgesamt keine große Lust mehr zu, weil das einfach so oft gemacht wurde. Ja. Ja gut, meine 1-1er habe ich ja mit so einer Baulampe dann immer markiert. Wenn da die Batterien alle sind, ist es natürlich echt scheiße. Da kriegt man auch immer DNFs, ja. Also wenn ich da die DNS bekomme, weiß ich, okay, Batterien sind leer und dann geht's dann auch wieder. Nein, aber ernsthaft, also ich suche die schon danach aus. Also 1-1er muss zipzap zu finden sein, sonst ist da was faul. Aber geht mir auch so, ich finde die ganz oft. Und dann finde ich immer schön, so Hints wie, nö, brauchen wir hier nicht. Dann soll er froh sein, dass ich den Cash nicht vor mir habe, sonst würde er 50 Meter fliegen, ohne vorher einmal aufzuditschen, ehrlich. Ja, weil das ist einfach schon, das finde ich dann schon irgendwie fast schon Verarschung. Also das kann ich überhaupt nicht haben. Oder irgendwelche Hints, die wirklich so D5-Qualität haben, Mystery. Ja, rückwärts geschrieben. Genau, die begreifst du nicht mal, wenn du das Ding gefunden hast. Ein Hint soll mir, wenn ich nichts finde, helfen, den doch zu finden. Das kann doch nicht so schwierig sein. Tja, sollte man annehmen, ja. Deswegen sage ich, müssen wir auch zumindest Pause machen. Ich glaube, wir kommen einfach so, wir sind so diese Generation, die jetzt rauskommt aus dem Cachen. Ist, was wir denken oder machen, ist nicht mehr modern. Das ist alles von der Arsch. Echt? Sind wir schon so weit? Wieso sprichst du für mich mit? Ja. Da habe ich einen Textbaustein für. Bei dem Bein hat auch keiner das Sagen, merkst du? Nö. Wir lösen es ja. Das ist eine Frage, wer größere und stärkere ist. Die ziehen rein, das streichen wir jedes Mal, ne? Nee. Wir können das auch immer vorher nicht klären. Wir sehen uns immer exakt einmal im Monat, eine halbe Stunde vor Podcast. Also. Ja, wenn die Gäste gleichzeitig mitkommen, das ist natürlich auch blöd. Dann können wir es vorher nicht mehr ausdiskutieren. Mhm. Ach ja, stimmt, genau. Das sind ja heute ganz andere Voraussetzungen, ne? Ja. Das war echt schlimm. So. Meistens kommst du dann später als die Gäste. Hallo? Ja, stimmt, weil ich immer erst 7:30 hier bin, ne? Genau. Ja, haben wir noch was Schönes? Wir haben noch die Hälfte von dieser leckeren Schweinetorte. Ja, da brauchen wir ja nicht immer alle zuhören. Aber wie lange haben wir denn jetzt? Oh, jo. Unsere übliche Zeit haben wir ja. Was mir ja auffiel, hast du denn die Auswertung vom Quasselkasper noch gesehen? Der wertet doch immer die ganzen Podcasts aus. Nein. Wir haben immer noch die längsten. Die beiden tuscheln hier schon wieder. Das macht mir nervös. Ne, zeigt mir irgendwelche Bilder auf seinem Handy. Nein, nackig. Warum wirst du rot dabei? Ich jetzt? Das hebt dich so ein bisschen von diesem weißen Flur ab. Das ist das rote Mikro, was er abstrahlt. Genau. Hier gibt's den Quasselpott-Blog, gibt's hier. Genau, Quasselpott-Blog. Ich glaube, der ist das. Ist er das? Blockroll. Er macht aber auch nichts mehr, ne? Selten, aber er hat jetzt wieder diese Auswertung hatte er nochmal gemacht. Da war ich auch ganz erstaunt, weil er hatte die vorher eine ganze Zeit, war da nichts. Ne, ich meine aber auch podcastmäßig. Nee. Da kommt nichts mehr, ne? Schon lange nicht. Genau. Gibt's die Auswertung 4/2012. Da, bla bla. Da am häufigsten kommt dieser Allgäu-Quickie. Über den äußere ich mich jetzt lieber nicht. Der Beruf. Ne? Wenn er schon Quickie im Namen hat, dann kommt er halt besonders oft. Ja, der kommt. Ich mache das ja alles in 5 Minuten. Und da sie irgendwann gemerkt hat, das reicht wohl doch nicht in 5 Minuten, redet sie jetzt in Geschwindigkeit 2-fach vorspulen. ich weiß nicht, ich habe es auch irgendwie nicht gehört. Jetzt ist es auch Wurst. Cool, siehst du, wir sind immer noch vorne, mit 7 Folgen zwar nur, aber mit 15 Stunden haben wir doch klar die Führung für uns gehalten. Der Berufs, gibt es einen, ich kann das jetzt gar nicht so richtig, 20 Folgen in was für einer Zeit jetzt? Der hat 20 Folgen gemacht und das waren 8 Stunden 20. In welcher Zeit? Das Quartal, Q4. Steht oben drüber. Ja. Sortiert nach Dauer, okay, Gesamt Q4 2012. Okay. wer hört den zu? Okay, aber da waren die Dosenfischer ja in der Pause. Oh, ja, hat deswegen viele zu hören. Ja, nein. Was? Hasselpott. Ja. Geoquassel? Was? Geo-was? Geoquassel? Das ist Mika. Achso, okay. Ja, da war ja dieses Dosen-Advent da. Hide and Seek. Ja, das sind, die machen das beim Wandern. Ja, okay. Die gibst du jetzt so ein Vierteljahr, ich weiß gar nicht, wie lange, also kann ich mal sagen. Ich sehe schon, ich muss mal wieder auf iTunes gehen. Wir sollten in Rumänien mal einen Podcast machen. Da müssen wir auch ganz groß ins Geschäft. Häschen. Was willst du denn erzählen? Ja, weiß ich auch nicht. Jeden Abend. Dann besorgen wir uns mal so einen H2-Dingsbums. Dann quarkt man jeden Abend. Am Lagerfeuer. Genau, dann quarkt man jeden Abend was auf der Scheibe. Hier siehst du, welche aktuell da sind, sozusagen. Oh, was hat jetzt Bumm gemacht? Das war's jetzt. Nö. Ach, was ja cool, ne? Was ich völlig vergessen habe, ist übrigens hier mal auf die Aufnahmetaste zu drücken. Ne? Wir haben jetzt nur die Aufnahme bei 1000 Mikes. Aber naja, da müssen wir diesmal mit leben. Ist die Qualität nicht ganz so gut. Die Speicherkarte wäre wahrscheinlich dann noch voll, ne? Jetzt, oder? Ja, sie müsste nämlich bald voll werden. Da fällt mir auf, dass oben 00000 steht. Das heißt, ich habe zwar einmal auf Rekord gedrückt, aber man muss immer zweimal auf Rekord drücken. Das vergesse ich selten, aber heute war es mal wieder soweit. Aber wir haben auf 1000 Mikes eine Aufzeichnung. Die ist da qualitativ nicht ganz so gut, aber es geht noch. Tja, wird die nicht aufgenommen. Das ist, dann fangen wir nochmal an. Tja, dann fangen wir an. Nein, wir haben also ich habe 2006 auf Föhr und da habe ich komplett League of Föhr leer gecasht. Also jetzt kommst du. Und dann warst du so begeistert, da hast du gleich einen Verein gegründet. Genau. Wieso willst du überhaupt auf iTunes gucken? Es gibt doch die Übersicht von Süffel. Kennst du die nicht? Doch, kenne ich. Die ist wirklich immer sehr aktuell. Ja. Ich mache das über iTunes und schließe einfach das Handy an und zack, dann sucht er sich die neuesten Folgen und spielt die darüber. Mhm. Ich bin ja so einer, der auch wirklich nicht auf die einzelnen Seiten geht, also was mir immer so ein bisschen leid tut. Über Instacast. Und das ist richtig gut. Ja, muss ich vielleicht auch mal machen, aber ja, wie gesagt, also ich stöpsel das einfach an und dann zieht er sich die neuesten Folgen runter und dann ist gut. Hatten wir vorhin kurz gesprochen hier, Teufelstalk gab es auch nur einen. Ja, ist alles wenig geworden hier, echt. Ja, es ist schade. Den haben wir noch dabei so. Hat Micha doch auch so aufgerüstet, habe ich gehört, ja, jetzt im letzten Podcast. Ja. Naja, ist jetzt Pressesprecher von der GZAZBZIAYXY irgendwas. Hört sich, ist aber das Gute ist, wenn du damit unterschreibst, ist das schon mal mehr Buchstaben als TFTC. Ja, siehst du, eine Handvoll sind das eigentlich, die ziemlich regelmäßig das machen. So viel Podcasts sind das gar nicht. Obwohl, hier sind nicht alle bei, fällt mir auf. Aber im vierten Quartal 34 Folgen, sehe ich das richtig? Ja. Und insgesamt eine Länge von 2 Stunden und 15 Minuten? Ja. Das ist ja der Hammer. Ja, wieso, die machen ja immer nur 5 Minuten. Ja gut, aber ich meine 34 Folgen im vierten Quartal. Ich meine, wie viele Tage hat das vierte Quartal gehabt? Das keine Ahnung. Die ist halt, teilt halt gerne was mit. Hast du noch nie gehört? Ich habe an dem Tag alles auf Ignor gestellt, als sie dann erstmal erzählte, dass ja die Podcasts alle so langweilig sind, dass man einschläft und dass das ja scheiße ist, wenn die so lange dauern. Und das ist ein schönes Intro. Ja, da macht man sich viele Freunde so ähnlich. Fängt man gleich von hinten an, nee. Genau, da dachte ich mir so, ach, weißt du, muss ich nicht unbedingt haben. Zumal ist es immer so, man kann ja ein bisschen große Schnauze haben, ist ja gar kein Problem, habe ich ja auch. Wenn man dann aber mit so einer Internetseite kommt, die auf dem 27-Zoll-Bildschirm übrigens noch genauso groß ist, ne? Also so, dann wäre ich ganz still und würde mich erstmal um meine eigene Technik kümmern, bevor ich über andere irgendetwas sage. Also das ist ja total toll, ne? Wir haben das Ganze auf dem, weiß ich nicht, was ist das? 37 Zoll, 40 Zoll? Ihr habt das, ist ein 55, Monitor? Das ist 55 Zoll, glaube ich, ne? 55? Ein 94er ist das, glaube ich. Echt? So einem riesengroßen Bildschirm vor uns. Und sitzen ja ganz entspannt auf dem Sofa. Ja, man muss ja auch was sehen. Cool. Mit Schweinetorte. Mit Schweinetorte. Ja, und die, in der Klamotte hängt hier. Um die werden wir uns jetzt auch kümmern. Und da wir sowieso nicht aufgenommen haben, also auf 1000 Mikes, das muss ich mir dann nachher heute Abend mal runterladen. Ach, wie doof. Machen wir jetzt auch Schluss, würde ich sagen. Ne? Oder habt ihr noch Wichtiges, vielleicht auch Grüße nach Hannover. Ich oder? Hätte ja was ganz Wichtiges, aber das... Was hast du denn? Nein, Quatsch, nein, das war jetzt Insider. Nee, ist alles gut. Grüße alle, die mich kennen. Ich erwarte irgendwie bei dieser Torte immer noch, dass die Schlemmerkascher gleich um die Ecke kommen. Die kommen bald. Ja, zu Pixels Hochzeitsfeier kommen die uns besuchen hier und dann werden wir von hier aus dahin fahren. Das wird auch ein Mega-Event, oder? Ich weiß gar nicht. Seid ihr, kommt ihr da auch? Wo? Echt? Nach Koblenz? Nein, Pixel. Ach so, ja. Okay, lassen die da jeden ist, rein? Erstmal so. Ey, ich weiß es nicht genau. Ja, müssen wir. Ja, eigentlich ja. Ne? Ja, die Fünfer-Ausrüstung, wie wird sie aufhalten? Da muss ja wohl jeder kommen, oder was? Das ist ja. Ja. Die kennt jeder. Ne, das ist auch so eine Sache. Ich denke mal, dass ich da eine Einladung wegen dem Olli bekommen habe. Der Olli, den mögen alle. Und. Deswegen darf ich da mit. Ich denke eher, dass das wegen dem rosa Hemd ist, damit wir auch. Soll ich das anziehen? Also ich würde das schon vorschlagen. Wir können ja beide eins anziehen. Obwohl ich wahrscheinlich, weil ich habe das Doofe, ich habe nachmittags noch ein Triathlon. Wahrscheinlich bin ich noch rosa genug, wenn wir abends da sind. Ja, gucken wir mal. Naja, wir gucken mal. Ja, ihr kommt da schon mal hin. Ja, wir kommen auf alle Fälle. Wir wollten ja eigentlich mit dem Motorrad kommen, aber. Ja, das können wir auch machen. Nee, ich hatte ja gesagt, dass ich meinen Sohn mitbringe. Ach so. Und den bei meiner Schwester. Thank you.